Heute mit Marcel. Ja, hallo. Und mit Martin. Ja, hallo. Und dem Dom. Ja, hallo. Und mit Tobi. Hallo. Und mit Lisa. Ja, hallo. Und unserem Chor von Kindergartenkindern. Es ist heute eine andere Folge als sonst. Ich will es auch gar nicht Fanboys nennen, weil wir sind ja nicht nur Boys am Tisch. Deswegen halten wir auch die Folgennummer geheim. Genau, die Folgennummer ist geheim. Die wird dann nächstes Mal enthüllt. Nee. Es ist eine Sonderfolge der Fanboys und wer uns schon länger hört, der kennt diese Verfahrensweise. Wir haben wieder mal ein neues Spiel veröffentlicht und wenn wir ein neues Spiel veröffentlichen, dann belästigen wir euch immer mit einer Sonderfolge dazu. So ein bisschen Making-of hinter den Kulissen. Deswegen sitzen wir auch alle hier am Tisch. Die gesamte Cody Monkeys, also fast die gesamte Cody Monkeys Gesellschaft, Belegschaft wollte ich sagen, nicht Gesellschaft. Also es gibt noch so graue Eminenzen im Hintergrund, mittlerweile noch mehr, aber zumindest mal die, die alle stark beteiligt waren an dem Projekt oder eine Expertise mitbringen. Genau, also Dom, bei dir ist ja klar, was du machst. Ja, Firma mitgegründet und programmiere schon ziemlich viel daran rum und bei Zicke-Zacke halt auch viel lustiges Animationsneuland betreten. Oh ja. Genau, und beim Tobi, Expertise? Ja, also eigentlich bin ich nur so reingerutscht dadurch, dass ich mich vor einem guten Jahr erfolgreich fortgepflanzt habe und damit jetzt der Kinderexperte bin, der Resident. Und ja, ich habe das Ganze nur mit gescheiten Sprüchen und eben Expertise begleitet. Genau, du begleitest das im Podcast auch mit gescheiten Sprüchen und Aussagen zu Kindern. Genau. Mit Expertenwissen. Genau. Ja, und Lisa, was hast du so bei Zicke Zacke gemacht? Ich habe programmiert und Konfettis geschnitten. Partikelkonfettis. Die musst du auch jedes Mal hinwerfen dann, ja, wenn jemand die App öffnet. Ja, eigentlich der Zauberhut, der dummerweise leider nicht den Cut nicht geschafft hat. Aber Sterne habe ich auch gebaut. Also, du bist Particle-System-Expertin eigentlich. Genau. Genau, und sonst halt, was so angefallen ist, programmiert. Viel gemacht mit Interaktionen und ja. Ja, und der Marcel? Ja, ich habe diesmal viel Grafik gemacht und ein bisschen AI. AI heißt auf Deutsch KI. Ich wollte gerade fragen. Ist ja sehr nah an Kikeriki. Stimmt. Also künstliche Intelligenz. Huntelligenz. Nee. Huntelligenz, ja. Ja, ja. Und ich mache wie immer nichts. Nee, ich mache irgendwie so ein bisschen den Hansdampf und die Podcasts und die Webseiten und ganzen anderen Kram. Genau, und dann sind wir hier so quasi, was die Produktionssache angeht, voll versammelt. Und können voll in die Vollen einsteigen. Wie kommt es eigentlich dazu, dass wir jetzt irgendwie was machen, was Zicke-Zacke-Hühnerkacke heißt? wie begab sich das eigentlich? Ich habe es mittlerweile auch schon vergessen. Es begab sich zu einer Zeit, als die Cody Monkeys sich umsahen, was sie dann als nächstes Brettspielumsetzung machen könnten. Und wir hatten das Glück, dass eben Albrecht Wehrstein vom Zoch Verlag so auf uns zugekommen ist, eh schon immer mal was mit uns machen wollte. Vielen Dank dafür. Und Zicke Zacke ist halt ein sehr schöner Kinderspieltitel. Also irgendwie wollen wir unser Sortiment so ein bisschen abrunden mal. Also von Carcassonne jetzt über Lost Cities zu jetzt Kinderspiel, um mal einfach so die Märkte alle zu berühren. Und Zicke Zacke ist ein Top-Kandidat dafür gewesen, weil es auch Kinderspiel des Jahres gewesen, bevor es den Preis gab. Deswegen heißt es, glaube ich, Sonderpreis Kinderspiel des Jahres an der Stelle. Darf man nicht falsch sagen an der Stelle. Und ja, es ist ein sehr, sehr schönes Spiel und ja, so kam das zustande. Genau, und auf Spiel des Jahres stürzen wir uns ja sowieso immer gleich. Jo. Und jetzt mal irgendwie was für Kinder. Das haben wir irgendwie jetzt mal neu ausprobiert sozusagen. Wir suchen uns ja immer so ein bisschen Neuland auch. Marcel lacht wegen Neuland und das Internet ist Neuland für uns alle. Das Kinderspiel ist Neuland, genau, das, für uns alle. Genau, das Zicke-Zacke Hühnerkacke wird dieses Jahr 15 Jahre alt. Ja. Ich kann mich noch gut erinnern, als es auf den Markt kam. und ich das ausprobiert hatte. Und es war so eine typische Idee, wo man denkt, ah, warum bin ich da jetzt nicht drauf gekommen? Das ist so naheliegend. Das ist ein Gedächtnisspiel, sowas, was man als Mimo bezeichnen muss. Ja. Mimo-Spiel, weil da es gibt rechtliche Probleme es gibt bei anderen Titeln sind. Ein Spiel, das man jetzt nicht nennen darf, das diese Marke hat. Ja. Ist es tatsächlich so, dass man es gar nicht nennen darf? Also selbst wenn wir jetzt so drüber reden? Also ist, glaube ich, schwierig. Also man könnte das jetzt in einem werblichen Kontext hier interpretieren und dann haben wir, glaube ich, ein Problem. Naja, also es gibt dieses Spiel, wo man zwei gleiche Kärtchen aufdecken muss. So. Und du nennst es Memo-Spiel. Ich glaube, wir nehmen mal diesen Begriff. Ja, das ist so der allgemeine Begriff, wenn man ihn, wenn man den anderen nicht benutzen will. Genau, zwei Kärtchen aufdecken. Also man muss sich einfach an etwas erinnern und dieses Zicke-Zacke verbindet Memo-Spiele mit Laufspielen. Also man muss vorankommen und in einer sehr schönen Art und Weise, die auch sehr eine sehr schöne spielerische Dynamik hat, mit ganz, ganz wenig Regeln. Ja. Also eigentlich direkt intuitiv erfassbar. Ja, das hat mich auch gewundert. Also wir hatten uns ja irgendwie zuerst auch Gedanken gemacht, ob wir vielleicht ein Tutorial brauchen und dann was einsprechen oder so. Und dieses Spielkonzept mit dem, ich muss einfach nur die Karte aufdecken, die direkt vor mir ist, das ist im Prinzip so einfach und einleuchtend, dass man das in unseren Testspielen auch niemanden erklären musste. Ja, das ist eigentlich ganz spannend. Also dann haben wir auch dieses Neuland betreten und in der App selber findet bis auf einen Elternbereich eigentlich kein Text statt und den Credits, da sind die Namen unterwegs. Aber ansonsten gibt's nur einen Pfeil, der einem so ein bisschen Hinweise gibt, wo man jetzt dann drücken und gucken sollte. Und ja, das haben wir ausprobiert mit Kindern und das ist eigentlich eine sehr schöne Sache, dass es dadurch vollständig entdeckbar ist. Das erste Spiel hat so ein man merkt es den Spielern an, wenn sie das Brettspiel noch nicht kennen, dass sie so ein bisschen die Frage haben, was sie eigentlich tun, aber eigentlich relativ schnell das erfassen und ja, das macht Spaß, mal dieses Experiment ohne Tutorial gemacht zu haben. Ja, und man kann im Prinzip ja auch nichts falsch machen, weil man muss ja sowieso irgendeins aufdecken als erstes und ja, und was mache ich denn jetzt eigentlich bei Zicke Zacke? Das ist eine gute Frage. Also offensichtlich muss ich mir irgendwelche Karten merken. Marcel hatte das gerade angefangen zu erklären. Oder? Also es spielen bis zu vier Hühnern auf einem Hühnerhof. Und zwar hüpfen die von Ei zu Ei. Also wir sehen eine Wiese von oben und um den Bildschirmrand so einen Kranz von Eiern. Da sind verschiedene Motive drauf, von einer Schnecke zu einem Igel über einem Ei, einem anderen Ei und noch einem Ei. Was es ein bisschen schwierig macht, also ist ein Spiegelei, das ist ein bisschen viel Frühstücksei, dann haben wir so ein Nest mit Eiern, also verschiedene Motive und jedes Huhn möchte möglichst schnell vorankommen. Wie kommt man jetzt voran? In der Mitte des Spielplans liegen 12 verdeckte Memo-Kärtchen. Memo-Kärtchen? Motivplättchen. Motivplättchen, genau, und ich suche eben das Motivplättchen, was zum nächsten Ei passt. Also das Huhn steht auf einem Ei und ich schaue, was ist das nächste Ei? Zum Beispiel eine Schnecke. Also suche ich das Plättchen mit der Schnecke und wenn ich das finde, dann hüpft das Huhn auf das Schneckenei und ich bin nochmal dran. Wenn ich dann nochmal was richtig aufdecke, bin ich nochmal dran und so weiter. Interessant wird es immer dann, wenn ich ein anderes Huhn überspringe. Denn wenn ich das tue, dann darf ich dem eine Feder klauen. Sogar alle. Alle Feder, genau, alle Federn, die es bisher hat. Also jedes Huhn hat am Anfang eine Feder in seiner Farbe und darf dem anderen Huhn alle Federn klauen. Ziel des Spiels ist es, alle Federn zu haben, die es im Spiel gibt. Und wer das schafft, darf in die wunderbare Konfetti-Szene hinübergehen, die dann nach dem Spiel kommt. Genau, da wird dann gefeiert. Da wird dann richtig gefeiert, genau. Man muss sich mit fremden Federn schmücken, wie ich das so gerne. Ja, ja. Ja. Es ist also ein relativ simples Spiel vom Aufbau her. Es macht aber unglaublich viel Spaß. Also ich habe und das ist dann auch komplexer, als man denkt. Also das ist mir jetzt irgendwie auch aufgefallen. So, es ist jetzt nicht, also wenn man so hört Kinderspiel, dann ist es manchmal so, das ist ja überhaupt keine Herausforderung für Erwachsene, aber gerade diese Memo-Sachen, die sind bei Erwachsenen teilweise auch schon ein bisschen schwierig, habe ich bei mir gemerkt. Ja, da ist eine ganz interessante Grenze irgendwie bei diesen 12 Motiven, die für einen Erwachsenen schon sehr viel Konzentration abfordern, für Kinder interessanterweise ein bisschen weniger. Die sind da fitter drin, also durch die Bank, also von klein auf. Das ist sehr erstaunlich, teilweise auch als Eltern ein bisschen anstrengend, wenn man mit denen spielen will, weil da packt einen dann doch entweder der Ehrgeiz oder die Demotivation, aber vielleicht kann man da auch was bei lernen. Ja, es ist ein sehr feines Spiel und die Mechaniken, die Marcel beschrieben hat, sind eigentlich sehr schön, die da dem Spiel innewohnen, weil aufgrund der Struktur dieser Rennbahn außenrum ist es so, wenn jemand mal alles weiß, dann ist er schnell einmal rum und holt alle ein. Also wenn jemand mal so sich alles gemerkt hat, dann endet die Runde. Hm. Dann kann man eine neue starten und dann ist der auch wieder auf Null, weil dann sind im selben Bereich die Plättchen an einer anderen Stelle und dann fangen alle wieder frisch an. Also es ist nicht so, man verliert nicht lange. Ja? Man hat wirklich noch lange eine Chance mitzuspielen und wirklich auch noch wieder aufzuholen, wenn man sich gut merkt. Und wenn es ausgelutscht ist, ist auch die Runde rum. Hm. So. Hm. Das ist wirklich, ja, also einfach nur klasse Spiel, wie Marcel so schön sagt, man hätte irgendwie, da ist noch keiner vorher drauf gekommen, ja, also vor 15 Jahren jetzt. aber, genau. Genau. Jo. Ja. Und wir haben uns natürlich auch wieder es nicht nehmen lassen, dann irgendwie mehr Content außenrum noch zu bauen und irgendwie haben es diesmal nicht bei statischen schönen Grafiken belassen, sondern haben dann irgendwie auch noch angefangen, so ein bisschen in das Zeichentrickstudio abzugleiten teilweise. Also Dom, du hast dich hauptsächlich so ein bisschen um die Koordination mit den Animationen gekümmert, oder? Ja, also ich habe, wenn wir mal in die Ecke reingehen wollen, also einerseits, wir sind ja, wenn wir so ein iOS-Spiel machen wollen, von der technischen Seite her haben wir immer Lust, das mit nativen Technologien zu machen, damit diese ganzen Gestenerkennungen und Berührungen halt wirklich sich so anfühlen, wie es jetzt auf einem iPad sich gehört. Und wenn man jetzt eine andere Library benutzt als das eingebaute, dann fällt es teilweise schwer, weil der Code, der dafür zuständig ist, dass jetzt ein Vision funktioniert, den muss man sich halt da nochmal neu schreiben und der ist ein bisschen anders wie das System und das wollen wir nicht. Hm. Jetzt war das aber, als wir Zicke-Zacke angefangen haben, ist es so ein Jahr her, da gab es jetzt noch nicht so Sprite-Kit zum Beispiel, wie jetzt vielleicht einige gehört haben. Also es gab von Apples Seite jetzt kein Animationssystem wirklich, das man einfach out of the box benutzen könnte. Also habe ich da was geschrieben. Hm. Ja, wir haben also SpriteKit geschrieben. Ja, ja, Teile davon zumindest. Ja, ja. Also so wie man eben so Sprite-Animation, also Bild für Bild-Animation mit Pixel-Grafikbildern macht und abspielt, indem man die in eine so eine große Grafik packt, wo die alle so nebeneinander kleben und dann nur Ausschnitte zeigt und die dann timingmäßig richtig abspielt. Und ja, das war eine interessante Reise, das mal selber gemacht zu haben an der Stelle. Diese Grafiken sehen auch so ein bisschen lustig aus, diese Sprite-Atlasse, wie man sie nennt. Ja. Das sieht so ein bisschen aus wie bei Walt Disney in der Werkstatt, so irgendwie diese ganzen Animationsfolgen. Ja. Ja. Und was da natürlich auch dazu gehört, ist, dass wir jemanden gebraucht haben, der das uns malt, weil ja. Wir haben zwar so für statische Grafiken sind wir mit mal sehr ganz gut aufgestellt, aber jetzt wirklich so eine Animation, dass die schön flüssig ist und so ein bisschen Charakter hat, das ist schon wieder eine ganz andere Baustelle und ja, da muss man erstmal jemanden suchen. Hm. Sorry. Wir haben da ein bisschen in unserem Bekanntenkreis dann rumgesucht und haben ja dann niemanden gefunden, Gott sei Dank. Und da sind wir eigentlich ganz zufrieden. Also da hat das wieder ganz gut geklappt, dass wir irgendwie so einen Teil der Grafiken extern haben machen lassen. Auch, ich glaube, das war Berlin, oder? Ja, so irgendwo in Deutschland. Die grobe Richtung. Ja, ja, ja. also nicht hier ist so die wesentliche Aussage, die ich machen will. Und auch in der Vergangenheit haben wir ja mit der Icon Factory schon öfter Grafiken zusammen gemacht und die sind ja noch ganz woanders, sprich Amerika. Das hat wieder ganz gut geklappt, da sich den Ball hin und her zu werfen, was die Grafiken angeht. Interessant an der Stelle fand ich, dass es wieder mal so war mit einem Designer, klappt es entweder ganz gut oder gar nicht gut. Mhm. Also es ist so der, den wir dann letztendlich gefunden haben, mit dem lief es dann einfach. Und der Roundtrip ging halt schon manchmal 2-3 Mal, wie es halt so ist, aber so Feedback, das halt gut und richtig umgesetzt wird, ist halt was Schönes. Ja, und schnell halt vor allem auch. Mhm. Also das war dann auch wichtig, weil das sind ja unglaublich viele Animationen da jetzt drin. Ja, das ist halt das Überraschende, dass es eigentlich wirklich einfach viele, viele Animationen sind. Also wenn man das erste Mal mit Animationen zu tun hat, es passiert ja tendenziell gar nicht so viel. Ja? Mhm. Die Hühner laufen ein bisschen rum, können ein bisschen picken, können sich ins Nest setzen, können sich aufstehen. Jede dieser Animationen dauert so 2 Tage mindestens oder 3, um sie mal so einen groben Sketch davon zu sehen, um dann, okay, wie ist die Bewegung, jetzt gefällt mir die wirklich, sie ein bisschen zu korrigieren, dann sie voll einzufärben. Und dann ist man schnell, also wenn man jetzt allein bei was nicht, 12, 15 so Animationssequenzen wäre, es sind weit mehr drin, dann ist man schnell in einem Zeitraum, der schon wieder mehrere Monate sind. Ja. Und da hat man schnell zu spät angefangen. Ja, das war auch, ich weiß jetzt, wann ihr gesagt, das war lustig so zu sehen, wie das Animationsvolumen immer mehr ausuferte. Aber es war natürlich nicht lustig. Es war interessant. wir haben viel gelernt. So, aber die Hühner bewegen sich und sehen aus wie Hühner. Das finde ich gut. Ja, und ich finde, die sind super süß geworden. Mhm. Man kann sie am Anfang im Startbildschirm auch so durch die Gegend ziehen, wirklich ganz frei. Und da flattern sie recht hektisch und fallen dann, können dann wieder langsam runterflattern auf die Nester oder auf den Boden, um da was zu machen. So in der Konfetti-Szene zum Schluss tanzen sie sogar ein bisschen. Die Konfetti-Szene ist ja so ein bisschen unser mythisches Land. So, das ist irgendwie, wenn man die nicht gesehen hat, dann weiß man jetzt überhaupt nicht, wovon wir sprechen, aber es lohnt sich halt auch einfach so darauf, den Mund wässrig zu machen, weil es irgendwie, also das ist eine unglaubliche Befriedigung. Ja? Also Lisa versucht ihr Bestes, dass man die Lachen nicht hört. Doch, ich finde, die Konfetti-Szene ist echt super geworden. So, die Siegesfeier der Hühner und es wird getanzt und es gibt lustige Musik. Dancing Chicken. Ja, das war natürlich das Witzige an der App, weil wir haben zuerst gesagt, okay, wir setzen dieses Spiel um. Und dann machst du diesen Spielplan und das Grundkonzept und das Spiel ist relativ einfach und baust das alles schön auf, baust deine Eier auf und deine Motivplättchen und dann funktioniert das alles relativ schnell und dann merkst du, okay, das ist aber ein Kinderspiel. Wir wollen auch vermitteln, wie stelle ich da ein in einem Kinderspiel, wie viele Spieler sind's? Ja. Und welche Farben sind es und so weiter. Und normalerweise würde man jetzt hingehen und sagen, okay, ich mache halt einen Screen, da kannst du einstellen 1, 2, 3 oder 4 und die Farbe. Und genau das wollten wir ja nicht, sondern wir wollten, dass die Kinder das mehr oder weniger selbstständig machen können. Ja, und vor allem auch Spaß haben dabei. Und dabei Spaß haben. Und dann plötzlich entsteht aus diesem einen Screen mit dem Spiel selber eine Welt. Und ich meine, so ein Hühnerhof bietet sich ja auch dafür an, da eine kleine Geschichte zu erzählen. Und dann haben wir angefangen, die zu erzählen. Und das ist lustigerweise auch wahnsinnig aufwendig gewesen, was dann passiert ist. Weil es gibt jetzt zu Spielbeginn so eine Hühnerhofszene, wo eben die Hühner leben, damit man auch mal sieht, wo die leben. Wo leben sie? Auf, habe ich mir auch erst dann bewusst gemacht, auf einem Misthaufen mit einer Rutsche. Natürlich. Logischerweise mit einer Rutsche. Und die Kinder können die Hühner da auch ein bisschen necken und ein bisschen rumziehen und auf ihre Nester setzen. Denn jedes Huhn hat ein farbiges Nest. Ja, also die Hühner sind bunt, rot, blau, gelb, weiß. Mhm. Und dazu gibt es auch die passenden Nester. Genau, und das ist ja schon so allein der was mal aus einem, wie bestimme ich überhaupt nur, wer jetzt mitspielt, Screen entstanden ist, ist ja auch schon so, einfach die Hühner auf die richtigen Nester zu ziehen, ist ja schon so ein Minispiel für die ganz Kleinen, das durchaus denen wahnsinnig viel Spaß macht. Ja, so was hier da die Hühner durch die Gegend ziehen und oh, warum kann das Huhn jetzt da nicht auf das eine andere und dann auch mit erklären, okay, muss dieselbe Farbe, ist also durchaus schon so ein kleines Lernspiel da vorne weg. Ich kann mich an Tests erinnern, die für uns etwas frustrierend liefen am Anfang, wo die Kinder dann wieder das andere Spiel spielen wollten. Das andere Spiel war das Auswahlmenü. Ja, aber da sehe ich einen vollen Erfolg drin. Also das ist mir runter, also das ist echt mir gut reingefahren. Das fand ich schön, dass ja, das einfach, ich finde die Begeisterung, dass das drumherum und dass das ganze Ding einfach den Kindern Spaß macht. Das war echt fein. Also da auch nochmal danke an den Sochverlag für die Vermittlung an die Testkinder. Die haben uns ja tagkräftig unterstützt, dass wir da so mehrere Tests machen können. Ja, also wir sind wirklich hier rausgegangen. Mhm. Ja, also man stellt sich das vor, wir haben das Büro verlassen. extra für dieses Spiel und haben tatsächlich den Kindergarten und den Hort besucht und haben dann vor Ort quasi so ein bisschen spielen lassen und mitgespielt. Und da haben wir auch viel gelernt, so was die Bedienung und die Präsentation und alles Mögliche angeht eigentlich. Also gerade so diese Geschichten mit was muss man tun, damit der Nächste dran ist, da haben wir glaube ich. Ja, das ist also so ein Klassiker. Also wenn du anfängst, so ein Spiel zu machen, dann, wie man es ja schon gesagt hat, okay, ein bisschen die Plättchen dahin legen, irgendein Arrangement, dass dieses Brettspiel abgebildet ist, optisch mal so grob, dann spielen können. Und spielen können ist dann relativ schnell da. Aber der genaue Ablauf, wie jetzt der Ablauf am besten ist, damit das Spiel gut funktioniert, dass es gut für Eltern funktioniert, gut für Kinder funktioniert, wenig nervt, das ist echt immer wieder harte Arbeit an der Stelle, weil das muss man alles ausprobieren. Also am Anfang hat man es zum Beispiel so, dass man einfach ein Plättchen antippt und dann dreht sich das um. Ja. Und dann passiert alles automatisch. Ja, wir haben aber leider die Situation, oder nicht leider, sondern das ist ja der große Vorteil an dem Spiel, du spielst es nicht wie die anderen einfach alleine, sondern wir wollten, das sind Kinder, wir wollten die an den Tisch bringen, zusammen. Mhm. Und dann sitzen da vier Kinder. Und vier Kinder haben 8 Hände und 4 Nasen. Meistens. Ja. Und meistens sind davon mehrere auf dem iPad gleichzeitig. Das heißt, wir mussten da so Stopper einbauen. In Holland sagt man, glaube ich, so Drempels dazu. Genau. Ja. Damit nicht jeder für jeden irgendwie einen Zug macht. Ja, was nämlich sofort passiert ist an der Stelle und zwar immer wieder, also auch so, das ist so eine Sache, da könnte man jetzt hergehen und sagen, okay, ja, muss man dem Kind halt besser erklären an der Stelle oder man macht den, wie ich finde, weit besseren Ansatz, okay, wir müssen das Spiel so stabil machen, dass es möglichst wenig passiert und möglichst automatisch aus den Kindern heraus passiert. Mhm. Und was haben wir an der Stelle gemacht? Eigentlich jetzt im Nachhinein eine ganz einfache Lösung, aber natürlich bis sie entstanden ist, hat gedauert. Man muss erst, wenn man dran ist, auf sein eigenes Huhn tippen. Ja. Das hat die schöne Eigenschaft, es ist mein Huhn. Ja, wenn ein anderes Kind auf mein Huhn tippt, dann bin ich als Kind auch schon mal sauer. Ja. Also das ist auch schon mal ganz klar. So dieses Besitzhaben funktioniert automatisch implizit. Und dadurch hat man genau den Stopper, den man an der Stelle braucht. Und der ist auch nicht zu nervig. Mhm. Also, gerade die Erwachsenen fragen sich immer, ach, könnte man doch schneller machen an der Stelle. Dann spielen sie es einmal mit Kindern und dann so, oh, danke. Ja, das, und das hat halt in der Welt auch eine gewisse Bedeutung, weil wenn du dein Huhn antappst, dann steht das halt auf von dem Ei, auf dem es sitzt und ist quasi bereit, aufs nächste Ei zu springen. Das kann ja nicht einfach loshopsen. Das fand ich an dem Interaktionsdesign sehr spannend, dass wir das nicht, normalerweise baust du so ein Ding immer auf Ease of Use, immer so möglichst schnell zu bedienen und möglichst, die Tabs sind immer das, was du minimieren willst, möglichst wenige Tabs, um das zu bewirken. Du machst es so ein bisschen Pro-Features, dass du möglichst wenig machen musst, um das Spiel runterzuspielen. Und das wäre bei Kindern, und ich muss gestehen, ich habe da am Anfang gedacht, was macht ihr da? Warum baut ihr das so mega umständlich? Was ist da los? Und dann im Kindergarten habe ich gesehen, warum. Und dass ihr das mit gutem Grund so gemacht habt, weil das wäre das totale Chaos gewesen. Ich glaube, die hätten sich gekloppt, weil sie gar nicht anders können, als sich gegenseitig Moves machen. Und dadurch, dass wir das die Schraube eben dahin gedreht haben, dass es jetzt nicht so schnell wie möglich runterspielbar ist, sondern so robust wie möglich auf Kinderhände, die da drauf rumtapsen, ist es echt viel geordneter. Und der Trade-off an der anderen Seite ist natürlich eine gewisse Lernphase, wo dann auch oft der Fehler gemacht wird, ich will jetzt losspielen, ich tippe in die Mitte, aber warum dreht sich das nicht? Ach so, ich muss ja auf das Huhn tippen. Aber mei, das haben wir dann mit Hints, das ist der Pfeil, der zeigt dann so zum Huhn, da musst du hin. Das Huhn meckert auch. Das Huhn meckert und dass das Huhn aufsteht, ist im Grunde so, das entschädigt einen so ein bisschen für die Mehrarbeit, die man machen muss. Ich finde jedenfalls den Trade-off, den wir da gemacht haben, sehr, sehr spannend, weil es mal in eine ganz andere Richtung ging, halt notgedrungen dadurch, dass wir Kinder als User haben. Ich fand auch interessant, wie automatisch bei uns so diese Idee entstand von dem Pfeil. So dieser Pfeil als omnipotent ja schon fast, also zumindest allwissendes Element, das sich so ein bisschen durchlotst durch das Spiel und dir sagt, wenn du falsch tappst und was du eigentlich tun solltest. Also so eine gewisse Persönlichkeit hat sogar selbst. Und es hat ja so gut funktioniert, dass wir haben ja auf der WWDC, Dom und ich waren ja auf der WWDC, da haben wir einem Apple UI-Spezialisten das gezeigt und der hat sofort erkannt, was dieser Pfeil für eine Entität ist und hat gemeint, ja, der Pfeil führt durchs Spiel, aber an dieser Stelle bricht er die Metapher. Ich weiß nicht mehr genau, was es da war. Ich weiß noch, was es war, weil da war auch so ein, okay, wir sind natürlich gewillt, möglichst alle Interaktionen, die Benutzern so einfallen, auch wirklich abzubilden und zu machen. Und wir haben halt so im Startscreen draußen so, die Hühner kann man auf das Nest ziehen, ja, weil man nicht tippen. Und im Spiel selber funktioniert irgendwie alles nur mit Tippen, gefühlt. Und dann haben wir halt gedacht, okay, dann warum den Pfeil nicht auf ein Plättchen ziehen, was dann Lisa machen durfte, zu ihrer Freude, weil wir es dann später dann wieder rausgenommen haben. Aber man muss es halt auch mal machen und ausprobieren. Und da war halt super Feedback von der WWDC, okay, der Pfeil zeigt immer auf Zeug. Der gibt dir den Hinweis, was du jetzt tun sollst. Wenn du den Pfeil selber bewegen kannst, brichst du eben diese Weisungsidee auf und verwäscht das ein bisschen. Ja, und das war ein sehr guter Input da. Jetzt weiß ich mehr über Gesture Recognizer. Das ist auch ganz schön. Ich wollte gerade sagen, du kannst ja so mal ein bisschen in die Technik, was hast du bei dem Projekt alles gelernt? Was hat dir Spaß gemacht und was fandest du vor? Was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, verschiedene Möglichkeiten eben Gesten zu erkennen. Dass Kinderfinger anders funktionieren wie Finger von größeren Menschen. Dass Kinderfinger dazu neigen, dass sie nicht tappen, sondern eher draggen. Und das muss natürlich der App dann egal sein, ob das ein Drag ist oder ein Tap. Und es muss trotzdem das Richtige tun. Ich habe gelernt, dass überhaupt Benutzerinteraktion schwierig ist. Besonders, das wird unser neuer Claim. Unser Coding Monkeys, Benutzerinteraktion ist schwierig. Und das ist halt, ja, es gibt, man muss sehr viele Stellen abdichten, wenn man sicherstellen möchte, dass nicht seltsame Dinge passieren unterwegs. Das ist immer wieder schön. Ich weiß gar nicht, wie technisch es interessant ist. Doch, doch, total. Ich kann jetzt Tabs faken mit Pen Recognizern und Das musst du mir erzählen nachher. Ich als Kinderexperte kann mich bestätigen, dass Kinder tatsächlich eigentlich nur swipen und nie tappen. So eine gewisse Wischkomponente ist immer dabei. Das fand ich an der Stelle auch sehr spannend, weil klar, wir nehmen schon das Zeug von Apple her, was relativ uns gute Daten gibt, was jetzt der Benutzer da gemacht hat, aber halt von erwachsenen Menschen. Mhm. Und gerade die Tab-Geschichte ist so eine ganz typische, wie viele Kinder wirklich so, obwohl sie ein Memory-Teil, also so ein Memory-Teil, sage ich schon, nennen. Piep, piep, piep, piep, piep, piep. Obwohl so ein Motiv Plättchen antippen wollen, so wirklich ziemlich lange und fest drauf rumbleiben. Also man glaubt es gar nicht so. Und als Mensch, wenn man da zuguckt, ist einem das vollkommen klar, dass das Kind da hintippen wollte. Ja, das wollte da tippen. Aber die Technik erkennt es natürlich nicht als solches. Und ja, da muss man halt dann wieder extra Arbeit reinstecken. Kleine Kinderfinger. Das sind die Details, die für sowas halt wichtig sind und die uns auch wichtig sind. Ja. UI Kids Tab Recognizer. UI Kid. Fliegen die Insider-Drunks. So gesehen war es sehr gut, dass wir es tatsächlich mit echten Kindern ausprobieren. Das klingt immer so ein bisschen schwierig. So wie nee, ich mache jetzt da keine Vergleiche. No Kids were harmed, you need the protection. Mit echten Kindern. Obwohl bei mir haben zwei das Weinen angefangen dann. Aber die haben sich gegen. Also ich habe da nichts damit zu tun gehabt. Okay. Es war nur. Hatte das Spiel was damit zu tun? Nein. Ich hätte nicht nachfragen sollen. Entschuldigung. Also das Spiel hat ganz großartige Auswirkungen auf Menschen. Also es gibt auch gibt auch wirklich sowohl Kinder als auch also Erwachsene, die das Spiel mit mehreren Hühnern mit sich selber spielen und sich dann darüber freuen, also welches Huhn da gewinnt. Weil deine Aufgabe ist ja, das nächste Plättchen aufzudecken, das Richtige. Und wenn du das selber einfach nur bestmöglichst versuchst, wird ein Huhn gewinnen und du weißt es vorher nicht, welches. Also weil du Schach gegen sich selbst spielen, nur nicht so anstrengend. Ja, und auch nicht so, weil du suchst halt einfach das Plättchen. Du hast so zwei oder drei Plättchen, die du suchst als nächstes an der Stelle. Und ja, das ist ein schönes Spiel und dann gewinnt eins der Hühner. Und großartig. Und das sind so Dinge, ich weiß nicht, die sieht man jetzt beim Machen selber nicht wirklich so auf dem Horizont, sondern wenn man dann Menschen spielen sieht, fällt das erst auf. Und das finde ich schon auch schick. Ich musste feststellen, ich bin total schlecht. Ich kann mir nur die Schnecke merken und den Toast. Und alle anderen vergesse ich sofort wieder. Ja, das, ich merke das auch. Ich musste jetzt und muss ja auch noch ein bisschen Videos machen und Trailer und muss dabei halt tatsächlich auch dann spielen und so, dass es halt auch gut aussieht und das ist nicht einfach. Wir haben halt fürs Testen und fürs Screenshots machen haben wir ja sogar einen extra Modus eingebaut, dass wir nicht immer spielen müssen. Das ist vielleicht auch noch interessant. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Es gibt verschiedene Debug-Varianten. Es gibt den Cheater-Modus, allerdings ist das nicht so schön für Screenshots. Das stimmt. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man guckt, was da für Karten sind, bevor man sie dann antappt. Das ist dann meine Lieblingsvariante. Das funktioniert sehr gut. Es gibt auch die Varianten, dass man die Hühner nah zueinander setzt, sodass man nur ganz wenige richtig aufdecken muss, bevor man dann das Spiel gewinnt. Weil in der normalen Variante ist es halt so, dass die Hühner recht gleich verteilt voneinander entfernt sitzen, sodass alle ähnlich weit laufen müssten zum nächsten Huhn. Was haben wir noch? Ja, wir können ja so die ganzen Szenen einzeln anspringen auch. Ach, das stimmt. War noch interessant, fand ich so, dass man irgendwie so, ich will noch mit den Konfetti-Hühner gucken. Ach, das stimmt. Wir haben das natürlich für sowohl das Spiel als auch für den Auswahlbildschirm am Anfang. Dass man zu den, ja, man kann einfach sich die Gewinnszene anschauen, ohne vorher tatsächlich gewonnen zu haben. Also nicht man, wir. Ja. Weil in der App-Version ist es natürlich nicht mehr drin. Nee, nicht, dass jetzt noch irgendein Cheatcode. Aha. Frau Brotner. Nein. Wir haben da keine Ostereier. Es gibt da nichts. Nee, kein einziges. Tja, die Ostereier. Aber das ist was, durchaus, wenn man jetzt von der Entwicklerseite herkommt, was wir diesmal echt noch mehr gemacht haben als sonst, eigentlich für alles so eine Debug-Ansicht gemacht. Für alle Animationen, für alle Spielsituationen, dass wir wirklich möglichst schnell das Zeug, was Interaktionen bedeutet oder Animationen, einfach ablaufen lassen können und testen oder auch komplizierten Code. Das war noch was ganz Spannendes, der so eine verschachtelte Layer-Hierarchie, also es ist ja auf dem Device, wird ja alles so in kleinen Layern angezeigt, also jede Ansicht ist so ein kleiner Layer und die sind so ineinander verschachtelt und die kann man dann zueinander verdrehen und der Pfeil hat ja ganz lustige Animationen, der wippt so auf und ab, der wippt so links nach rechts, dreht sich ein bisschen, zeigt aber trotzdem immer auf demselben Punkt und das ist jetzt mathematisch doch relativ anspruchsvoll, wo jetzt welche Rotation auf welcher Ebene und zwischen welchen dieser Dinger passiert und da gab es einen ganz kryptischen, aber super wertvollen Debug Controller, der dann so, löst mir mal die Position so auf, dass möglichst wenig Drehung in diesen verschiedenen Ebenen ist, damit man den Pfeil wieder flüssig woanders hin animieren kann. Und so Geschichten haben wir diesmal sehr exzessiv gemacht. Und ich glaube, die eine wichtige Komponente war wirklich so diese Knöpfe einbauen. Also ich habe so eine Knopfleiste gebaut, die man einfach implizit an der View haben kann. Und die hat so einen Hide-Knopf, dann kann man sie auch ausblenden. Aber da kann man wirklich einfach nur per Namen irgendeine Funktion reinklatschen, entweder mit einem Block oder mit einem Aufruf auf dem View-Controller und das war einfach sehr hilfreich, weil man will einfach ein bisschen Interaktion einbauen, dass man eben was schnell an- und ausschalten kann und je kürzer der Weg ist dahin, umso besser und eben wenn man halt irgendwie in irgendeinem Interface-File irgendeinen Knopf anlegen muss und dann eine Verbindung ziehen zu der richtigen Methode, das ist alles schon wieder viel zu viel. Ja, und vielleicht könnte ich das auch oben sourcen. Ich bin ein großer Fan von den Debug-Buttons. Ja, TCM Debug-Buttons. Ja, so Puppeteering, glaube ich, sagt man ja da auch zu. Das ist durchaus cool. Es hat mich so ein bisschen an Doom erinnert von früher, als man so die Konsole dann hochgeklappt hat und dann irgendwie Sachen eingeben konnte. Bei uns kann man leider keinen Text eingeben. Das wäre auch noch lustig, wenn man so Konsole und dann IDDQD und so. dann, nee, egal. Hühner. Wir haben ja irgendwie auch dieses Mal zum ersten Mal wirklich die statischen Grafiken zumindest alle im Haus gemacht. Und namentlich, was hast du gemacht, Marcel? Ja, also das Problem war folgendes. Es gibt ja ein Spiel und das heißt Zicke Zacke Hühnerkacke und das kommt in einer Box und das ist sehr bekannt. Ja. Und das hat Grafiken von Doris Matthäus. Und Holzfiguren. Und jetzt kann man sich überlegen, wie viel davon übernimmt man in die App. Also bei Carcassonne zum Beispiel haben wir ganz viel übernommen. Ja. Das waren übrigens auch Grafiken von Doris Matthäus. Wollte ich auch gerade sagen. Bei Lost Cities haben wir alles sozusagen neu gemacht, weil es hätte auch keinen Sinn ergeben, weil das ganze Format von dem Spiel anders war. Ja. Und bei Zickezacke wollten wir uns ja anlehnen. Jetzt hatte ich natürlich im Kopf, okay, wir brauchen da eine verdammte Menge an Animationen von den Hühnern. Jetzt sind die Grafiken aber für Animationen relativ ungeeignet, weil die sind sehr, sehr lockerer Strich, sehr schmutzig, also sehr, sehr dynamisch, aber halt nicht sehr sauber. Und Animationen zu machen, da ist es halt schon wesentlich einfacher, wenn ich einfach eine Outline habe und dann ein bisschen die belebe mit ein paar Strukturen und so weiter. Und deswegen kam erstmal nicht in Frage, so das 1:1 zu machen. Und da habe ich mir erstmal hingesetzt und überlegt, wie kann man die Hühner möglichst vereinfachen, sodass sie noch nah dran sind an den Originalhühnern, aber eben animationsfertig. Und die gesamte Grafik ist deswegen vom Strich und von den von der Lockerheit ein bisschen zurückgenommen, damit die besser zu den Hühnern passt. Genau. Das war so die Überlegung bei dem Ganzen. Ein paar Sachen sind Originalgrafik, also die Memo-Tiles, die sind direkt aus dem Spiel übernommen, die kennen auch alle. Und ja, aber der ganze Hühnerkram und die Umgebung der Hühnerhaufen und die Konfetti-Szene. Es gibt übrigens noch eine andere Szene, die fast so legendär ist wie die Konfetti-Szene. Die ist aber noch viel schwieriger zu erreichen. Aber da kommen wir später, glaube ich, nochmal dazu. Da kommen wir später noch zu? Okay, ich bin gespannt. Oh. Ja. Tja, dürfen wir jetzt nicht vergessen, weil sonst Cliffhanger. Nee, vergesse ich nicht. Bleiben die Hörerinnen und Hörer auch in der Luft. Und dann, dann haben wir ein bisschen so einen leichten Parallax-Effekt versucht, der gar nicht so arg zum Tragen kommt. Es sind eigentlich bloß die Transitions zwischen den Szenen, wo der auftaucht, aber ich finde ihn trotzdem nett. Danke. Ich durfte Parallax bauen. Das war sehr schön. Marcel hat Berge gemalt und Wälder und Höfe. Und das alles ohne SpriteKit. Aber es gibt ja auch einen Vorteil, dass wir nicht SpriteKit hergenommen haben und dass wir noch kompatibel sind zu 6.0. Genau, wir sind noch auf zu iOS 6.0. Zu 5 sogar. Wir laufen auf allen iPads. Genau, also wir laufen noch auf dem iPad 1. Das wäre jetzt mit der neuen Technik gar nicht machbar gewesen. Nee, überhaupt nicht. Ja. Ist eh ein Wunder, dass wir noch fürs iPad 1 submitten dürfen. Oh. Ja, ist alles schon passiert. Da hat der Tom kurz Angst. Ja, das haben wir irgendwie, das können wir auch noch vielleicht kurz ansprechen. Wir haben ja diesmal so ein bisschen mehr Vorlauf eingeplant für die Veröffentlichung. Sonst haben wir das immer relativ zeitnah fertig gehabt und dann sofort in den App Store gestellt und gleich online gehabt. Und jetzt haben wir so dieses Mal tatsächlich den geradezu idyllischen Zustand, dass wir im Prinzip jetzt fertig sind. Zwei Wochen bevor wir releasen, zu dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt gerade aufzeichnen. Im Prinzip halt jetzt alles schon fertig ist und wir nur noch den Knopf drücken müssen. Das ist so schön. So wie ist das passiert? Und können wir das öfter machen? Ich hab gehört, es kommt bald Weihnachten. Wir haben uns halt gedacht, wir bringen das Spiel direkt zum Beginn der Ostersaison, wenn die ersten Ostereier in den Läden liegen, damit sich dann keiner beschweren kann, dass dann... Das sind dann so Träume, ja. Das war ja wirklich mal kurz die Überlegung, ob wir zu Ostern fertig spielen werden. Spielen konnte man es schon. So ist es nicht. Ja, gut, aber spielen konnte man es nach 2 Tagen auch schon. Das ist halt immer wieder das Erstaunliche, wie lange es noch dauert. Und das... kostet halt alles Zeit. Hm. Also die Details und die mit Kindern testen und nochmal was ändern, nochmal mit der Animation hier dazu, dann schauen, dass da alles stimmt. Und das Schlimme ist ja, es gibt bestimmt noch ein, zwei, die stimmen noch nicht, aber ich hoffe, ihr findet sie nicht. Hm. Gut versteckt. Es ist dieses Ende, also irgendwann dieses gesetzte Ende mit ein bisschen mehr Vorlaufzeit. Also ich habe das jetzt sehr genossen. Ich fand das gut. Ja, das haben wir gut gemacht. Mhm. Genau, und wir haben noch ein paar Sachen eingebaut, über die wir noch gar nicht gesprochen Stimmt. haben. Stimmt, wir können da so ein bisschen uns daran entlanghangeln, was ist denn anders als im Brettspiel? Der Elternmodus. Also Eltern können nicht mit 12 Memo-Tiles umgehen. Denen ist das zu viel. Für die haben wir einen einfachen Modus eingebaut ins Spiel. da können sie auch mit 6 oder mit 9 verschiedenen Motiven spielen. Mhm. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Ist natürlich auch hauptsächlich für kleinere Kinder gedacht. Ja. Wir haben auch allgemein festgestellt, es ist schwieriger, an so einem iPad die Dinge zu memorieren, als am Tisch. Aber tatsächlich ist das für manche Eltern auch ganz gut. Mhm. Dann haben wir noch, worüber wir noch überhaupt nicht gesprochen haben, sind natürlich die Computerhühner. Exakt. Es gibt 3 Computerhühner mit unterschiedlichen Charaktereigenschaften und unterschiedlichen Farben. Die kamen auch im Kindergarten super an. Mhm. Wir haben sehr coole Computerhühner. Genau. Es gibt nämlich einen Trick, wenn man nur ein einziges Huhn auf ein Nest setzt, dann kann man sich ja überlegen, kann ich ja gar nicht spielen, nur ein Huhn. Nein, dann kann man gegen ein Computerhuhn spielen. Und zwar gegen ein leichtes, ein mittelleichtes und ein schweres. Ja. Und soll ich jetzt interna verraten? Ja, gerne. So, wie funktioniert das denn mit den künstlichen Intelligenzen und den Computerhühnern? Okay. Ich habe was gemacht, was man normalerweise nicht machen darf, aber es ist eine Kinder-App und das ist ganz wichtig, die Hühner bescheißen. Und zwar die einfachen Hühner bescheißen und zwar andersrum. Sie geben den Kindern hin und wieder Hinweise. Also sie decken auch mal einen Teil auf, was nicht für sie am besten wäre. Was zum Effekt, also meistens nicht genau das, was das Kind jetzt gerade sucht, sondern das, was es in Zukunft suchen wird. Ich verstehe. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr netter Trick, den Kindern nicht das Erfolgserlebnis zu nehmen, sondern ihnen einfach so ein bisschen was hinzuwerfen, was, wenn sie geschickt sind, dann in der Zukunft brauchen können. Im Grunde ist es also kein echtes Cheaten, sondern ich spiele sozusagen kooperativ und damit wollte ich eigentlich bei den Computerhühnern auch so dieses Verhalten nachbilden, was Eltern mit Kindern spielen, die noch schwächer sind als sie. Dieses auch mal einen Zug machen, der den Kindern hilft, aber nicht zu offensichtlich. Genau, also die KI bildet eigentlich Elternhühner ab. Computer-Elternhühner. Ja. Die harte KI macht das natürlich nicht. Und die unterscheiden sich dann, wie viel sie sich merken können, vermutlich, oder? Ja, eben durch diesen Charakter, also wie hilfsbereit sind sie und wie viel können sie sich merken. Genau, und dann manchmal verwechseln sie auch so wie echte Menschen Motive, die eine gleiche Farbe haben oder eine ähnliche Anmutung. Und was tun sie noch? Das sind so alle Sachen, die mir eingefallen sind. Irgendwie was man über. Zuerst denkt man ja, Memory-Spiel, du hast 12 Motive, du kannst halt überhaupt keine KI machen. Du kannst entweder das richtige Teil aufdecken oder nicht. Aber zum Beispiel, was mir auch aufgefallen ist, also am Anfang des Spiels ist ja alles unbekannt. Da habe ich 12 Teile offen. Und was ich so mir am Anfang merke, ist nicht unbedingt, welche Motive unter welchen aufgedeckten Plättchen waren, sondern welche Plättchen sind überhaupt aufgedeckt worden. Das habe ich so im Gefühl, da brauche ich nicht viel Brainpower, aber wo was genau war, das da erinnere ich mich nicht. Also diese Subtilitäten sind in diesen Hühnern auch drin. Genau. Und das Allerwichtigste war aber eben die Bandbreite abzudecken, was Einfaches, was Mittleres, Mittelschweres und was Schweres. Ja, und das hat auch ganz gut funktioniert, glaube ich. Also in den Kindergärten haben wir auch gemerkt, so hier, teilweise werden sogar Banden gebildet, die sich dann gegen diese Computerhühner verschwören und dann irgendwie gemeinsam versuchen, das Computerhuhn zu besiegen. Ja, und die haben auch so Taktiken entwickelt dabei. Oh, ich überwache diese drei Eier, du überwachst die drei Eier. Und sie haben sich nicht dran gehalten. Sonst hätten sie vielleicht gewonnen. Ja, so ist das mit der Gruppendynamik. Mhm. Aber es ist interessant zu sehen, dass mal eine KI nicht gebaut wird, dass sie das Spiel möglichst gut spielt, sondern dass sie das Spiel möglichst menschlich spielt. Hm. Also dass sie möglichst ähnlich, dass sie menschliche Züge hat. Was ich meinen KIs noch nie einprogrammiert habe. Aber es ist ja eh interessant, wie wir zwei unterschiedlich an KI-Programmierung rangehen. Krusenstern! Und dieser Elternspieler, also es ist, glaube ich, das schwächste Huhn, also das schwächste Computerhuhn, das empathische Huhn sozusagen. Das reagiert auch darauf, wie frustrierend das für das Kind ist. Also wenn das wirklich nichts rafft, dann spielt es ein bisschen netter. Hm. Und wenn das Kind aber tough ist, dann zieht der Spieler auch ein bisschen an. Das Huhn wächst mit. Genau, das Huhn wächst mit. Ja. Das war auch so eine Frage, wie stellt man dar, welches ein schweres Huhn ist und welches ein leichtes Huhn ist, ohne Worte. Ja. Wir haben da jetzt Glühbirnen genommen, in der Hoffnung, dass die Kinder, die jetzt aufwachsen, noch Glühbirnen kennen. Stimmt, das ist ja wieder so ein Problem. Ah, es gibt die aber in derselben Form, in LEDs. Und so. Naja, solange es Daniel Düsentrieb gibt, ist, stimmt. Ding. Hat man da keine Sorge. Ich wusste letztens, wie Daniel Düsentrieb auf Englisch heißt, doch ich habe schon wieder vergessen. Gyro Gearloose. Genau. Viel lustiger. Ja, nee. Also ich, nee, egal. Wir aber wollen Helferlein, jetzt nicht über Erika Helferlein, an der Stelle. Helferlein heißt Little Helper, I think. Little Helper. Das und Helferlein ist schon schöner. Ja. Und ich muss nochmal betonen, weil ich gesagt habe, das Huhn bescheißt, ein Huhn wird nie etwas für sich tun können, von dem es noch nichts weiß. Also die haben so einen kleinen Gedächtnisspeicher, was ist denn überhaupt passiert. Ja, also es kann quasi nur den Kindern helfen mit Informationen. Aber nicht sich selbst, ja. Ja, genau. Oh, das ist ja schon fast so Gesetze der Robotik an der Stelle. Oh. Vom Stil her. Isaac. Ja, ich wollte, dass Marcel das Huhn noch zugelassen ist in 100 Jahren. Tja, genau. Du hast es gerade schon angesprochen, bei so einer Kinder-App, da gibt es irgendwie dann nochmal extra Anforderungen, was die Zugänglichkeit angeht und was man so machen kann. Wir haben diesen Elternbereich. Da kann man jetzt nicht nur die Schwierigkeit einstellen, also wie viele Plättchen und Motive es gibt, sondern wir haben da auch so ein bisschen Hilfe eingebaut, um den Eltern zu ermöglichen, den Zugang irgendwie, also die Kinder so ein bisschen einzusperren in der App, um es mal negativ zu formulieren, sprich sicherzustellen, dass sie jetzt nicht irgendwie, wenn man sie mal kurz allein lässt, sofort auf Google und sonst wohin surfen, sondern dass sie wirklich auch Zicke-Zacke spielen. Ja, also da gibt es zwei Elemente dafür. Also einerseits haben wir im Spiel selber eingebaut, dass man die Spielzeit begrenzen kann noch. Mhm. Ja. Das alleine hilft natürlich wenig, wenn man auf den Home-Button drücken kann und irgendwie auf dem iPad sonst noch irgendwas machen kann, nur wenn man das eine Spiel jetzt nicht mehr weiterspielen kann. Und deswegen haben wir einerseits eine Erklärung eingebaut, wie man den sogenannten geführten Zugriff aktiviert. Also wer das jetzt noch nicht gehört hat, man kann sein iPad so einstellen, dass es in der jetzt laufenden App bleibt. Und das der Modus heißt geführter Zugriff. Da sperrt man das iPad mit einer PIN, mit einer vierstelligen PIN, und dann kann der jeweilige Benutzer nicht aus diesem Modus raus, ohne diese PIN zu wissen und zu wissen, also und lesen zu können, weil da steht noch dabei, so man muss irgendwie dreimal auf den Home-Button drücken, damit man die PIN eingeben darf, um es wieder zu entsperren. Das muss man auch lesen können an der Stelle. Und da geben wir die Hilfe dazu, wie man das einstellt. Das ist unter Einstellungen allgemein Bedienhilfen geführter Zugriff anmachen. Und dann, wenn man in der App selber ist, die man einfrieren will, dreimal den Home-Button drücken und dann geführten Zugriff einstellen. Da kann man noch zusätzlich Bereiche markieren, um die zu um die auch nicht tapper zu machen. Also auch wenn die App das nicht vollkommen unterstützt, kann man das an der Stelle machen. Bei uns könnte man zum Beispiel auch den Exit-Button nochmal extra markieren, dass man dass man im Spiel bleiben muss und nicht zwischen Hühnerhaufen und Spiel hin und her wechseln kann. Hm. Könnte man noch extra machen, braucht man aber nicht, weil dafür haben wir dann gesorgt. Und wir innerhalb der App können feststellen, ob dieser Modus aktiv ist und damit den Elternmodus verplompen, sodass die Kinder selber nicht einstellen können, hey, ich will aber noch mehr spielen. Ja. Genau, dass sie selber nicht die Spielzeit verlängern können. Genau, und bei der Spielzeitverlängerung, da geht es ja im Prinzip jetzt gar nicht so um die Zeit, sondern um die Partien. Um die Runden, ja, genau, wie oft ich das spielen darf. Falls ihr dieses geführte Zukunft nicht versteht, weil das zu kompliziert ist, fragt eure Kinder, die wissen das nicht. Die kennen euer Passwort. Aber die kennen euer Passwort nicht. Genau, und dann haben wir überlegt, was passiert nach 3 Runden oder nachdem die Runden vorbei sind. Willst du es verraten? Also, oh Gott. Nein, also was ich noch sagen wollte zum geführten Zugriff, das geht nur mit iOS 6. Mit iOS 5 geht es noch nicht. Stimmt, iOS 7. Also, ja, klar. Wenn ihr das hört, gibt es wahrscheinlich iOS 7 auch schon. Ja. Ich als Kinderexperte kann das nur empfehlen. Also das ist ein großartiges Feature. Und man sollte halt die PIN dann so eingeben, dass die Kinder nicht sehen werden, wenn man die eintippt. Und sich merken. Am besten auch noch. Hast du es immer nicht gemerkt? Also wissen wir, wie wir rauskommen, wenn man es... Es gibt da... da musst du dann Klimmzüge mit Restore-Modus und iTunes und so machen. Du kommst da wieder raus, glaube ich. Auch zerstörungsfrei, aber es ist super kompliziert. Okay, was ja gut ist an der Stelle. Weil wenn man das macht, um die Kinder da rauszuholen, dann... Die sind meistens, also ich wusste damals auch mehr als meine Eltern, wie man sowas aufmacht oder nicht. Und wenn man jetzt zumindest noch einen Rechner und iTunes braucht und so, dann ist es schon mal ganz gut. Und gemeinerweise ist die Wartezeit wird immer länger, die man warten muss, wenn man sein Passwort falsch eingibt. Und wenn man dann mal so sieht, okay, du darfst jetzt 300 Sekunden lang nicht nochmal raten, dann, also mit narrisch. Ja. Es war dann 1111, weil ich mir gedacht habe, bist besonders schlau. Aber ja. Nein, aber es lohnt sich schon, dass die Eltern mal lernen, wie dieser Modus geht. Und wir haben auch eine Hilfe eingebaut, die das grafisch auch nochmal darstellt, was man machen muss. Aber was passiert jetzt dann, wenn die Ich finde, es ist so schön, was dann passiert, dass man eigentlich sagen kann, was passiert. Weil das Schöne ist, wie es dann aussieht. Lisa, habe ich deine Erlaubnis oder willst du es? Ja, doch, du darfst es verraten. Also... Die Kinder fragen sich natürlich, warum dürfen sie nicht weiterspielen? Mhm. Und wir haben dann lange darüber nachgedacht, warum dürfen die Kinder nicht weiterspielen? Und das liegt natürlich daran, dass die Hühner schlafen gehen. Genau. Das ist die große Belohnung dafür, dass man nicht weiterspielen darf, sieht man, wie die Hühner einschlafen. Und kann ich jedem empfehlen. Das geht aber nur, wenn die Eltern sagen, wie viele Runden man noch spielen darf. Das ist in der Tat sehr süß. Und bringt einen dann auch nicht so in Erklärungsnot. Ja, eben. Weil nun ist klar, die Hühner schlafen, morgen geht's weiter. Ist auch oder zumindest jetzt geht's gerade nicht weiter, die schlafen. Man kann nachfragen, wächst du wieder auf? Aber es ist halt so ein extra Schild. Es ist nicht nur so ein Verbotsschild oder nicht. Also es ist, glaube ich, was uns viele Eltern danken werden, dass sie einfach weniger Nerv damit haben, das wirklich durchzuziehen, so eine Spielzeitbegrenzung. Ja. Aber wenn die Hühner schlafen, gehst du ins Bett. Ja. Ja. Soweit haben wir dann, glaube ich, alles gesagt, was wir sagen wollten zu Zicke-Zacke, oder? Oder fällt jemand noch spontan was ein? Wie war das mit Marcel? War das Hühnerschlafen das, was du gemeint hast? Oder steht noch die Geheimszene? Das war die Geheimszene. Ich hab noch du meinst nicht die. Achso, es gibt noch eine andere Szene. Es gibt noch eine andere Szene. Und ist es eigentlich so, dass... Stimmt. Also wir haben ja keinen Text verwenden wollen, bis auf die Namen der Beteiligten und die Verlage, nämlich im Credits-Bereich. Ach, ja. Und der Credits-Bereich ist so einfach im Homescreen so eine Wolke. Und dann fährt das Ganze so nach oben und dann fahren da so Wolken durch. Und da sind Luftballons. Die kann man zerplatzen lassen. Das ist super. Noch ein Minispiel. Ja. Also eigentlich haben wir noch Moorhuhn zusätzlich eingebaut. Wir hätten noch einen Counter einbauen müssen eigentlich. Und einen Farbcounter dann stellen noch. Oh, wir haben ja noch Update-Potenzial. Stimmt. Wir können das noch gamifizieren. Wir hatten kurzzeitig hatten wir auch die Credit-Section ohne Platz bei Luftballons. Aber mit Luftballons. Das fühlte sich falsch an. Das ist sehr, sehr frustrierend. Also ich finde, um die Kinder noch auf die Müllproblematik hinzuweisen, sollten dann aber ganz viele zerplatzte Luftballons am Boden liegen, hier auf dem Heuhaufen. Die muss man dann erst einsammeln, bevor man weiterspielt. In die Biotonne. Also das sind doch die Konfetti, die da gemacht werden, durchs Luftballon zerplatzen. Eigentlich muss das Konfetti ausgehen und man muss nach... Genau, so eine Konfetti-Schreddermaschine, wo man geplatzte Luftballons reinwerfen muss. Ja, aber ich weiß nicht, ob dann geschreddertes Plastik, das überall rumliegt, besser ist. Könnt ihr schauen, ob wir eine The Incident Cross Aktion hinkriegen, dass sie dann auf den geplatzten Luftballons hochklettern müssen. Auch eine interessante Frage nochmal zurück zum Elternmodus. So wie sichere ich den Elternmodus an sich mal vor Kindern? Und da gibt es eigentlich eine ganz einfache Lösung. Gerade vor jungen Kindern, man schreibt Text. Mhm. Den sehen die Kinder nicht und identifizieren ihn auch nicht als Button. Sie können ihn nicht lesen. Sie können nicht. Das ist zumindest die Hoffnung. Sehen tun sie ihn schon. Ja, sie können ihn nicht lesen und der Text ist einfach in der Ecke, heißt für Eltern. So dass Eltern selber auf die Idee kommen, da drauf zu drücken. Und dann ist eigentlich der interessante Schritt so ein Schritt, der ein bisschen ein längerer Text ist und dem Eltern ein bisschen was abverlangt, nämlich zum Beispiel mit 3 Fingern nach oben zu wischen. Ja. Und das ist eigentlich ein ganz einfacher Mechanismus, weil wenn du da ein bisschen die Varianten kombinierst, bist du schnell bei was ein Kind alleine nicht hinkriegt, bis es lesen kann, aber was Erwachsene ganz leicht hinbekommen. Mhm. Und da hat man schon mal die erste Hürde für sowas geschafft. Also der Guided Access ist nochmal die 1 weiter, die sollte man auch dann benutzen, weil im Endeffekt können Kinder das ja doch auch lernen, aber das ist ein sehr effektiver Weg für kleinere Kinder, die nicht lesen können. Das ist zumindest eine Hürde, die verhindert, dass aus Versehen dieses Menü aufgemacht wird. Genau. Ja, das ist ja so der Punkt an der Stelle. Ja, weil der wird ja überall rumgedrückt und dann werden die Hühner durch die Gegend geschoben und dann kommt dieser Bildschirm und dann wischen sie halt nicht mit 2 Fingern genau in die Richtung. Also außer sie sind zufällig gerade mal dabei mit, aber das passiert nicht interessanterweise. Ja. Also wir hatten das schon drin und die Kinder haben es nicht ausgelöst. Ja, genau. Das ist auch wieder eine Stelle, wo schlechte Usability, gute Usability ist. Das stimmt. Ja. Und es war, wir haben uns lange die Frage gestellt, was wir da genau machen. Machen wir eine PIN vorne, eine PIN hinten, also nochmal eine extra PIN, die sich die Eltern merken müssen, aber die haben ja schon die Guided Access PIN an der Stelle. Und also hätten wir so viele Ideen aufgekommen, die alle in der Umsetzung echt anstrengend gewesen wären, bis es da zu dieser einfachen Lösung kam. Das ist immer so die Sachen, die man hinter den Kulissen nur sieht, weil jetzt ist es so, wie sie ist und uns gefällt sie sehr gut und sie ist sehr rund und jede einzelne dieser Entscheidungen hat viel Schweiß und Zeit gekostet. Tja, Schweiß, Blut und Tränen. Und es gab ohne Blut und Tränen. Viele, viele, viele Entscheidungen. Ja. Und viele, viele Varianten. Deswegen dauert das ja auch alles immer so lange. Keiner zu sehen bekommt. Nun ja, aber jetzt ist etwas Rundes bei rausgekommen und man kann das tatsächlich jetzt auch schon im App Store kaufen und runterladen. Das Runde muss ins Eckige. Das Runde muss jetzt aufs ergeben. iPad. Ah, okay. Oh. Ui, ui, ui, ui, ui. Das hat mir wirklich weh getan. Aber, nun ja, man kann das tatsächlich jetzt kaufen und dann kann man es ins Eckige runterladen sozusagen. Alles weitere auf zickezackeab.de oder hier in den Shownotes. Ich werde jetzt noch ein bisschen Content hier dran anhängen, weil wir haben uns ja auch so ein bisschen mit Herrn Zoch tatsächlich auch unterhalten, der den Verlag ja mehr oder weniger namensgebend gegründet hat, in dem Zickezacke rausgekommen ist, und auch mit Herrn Wehrstein und haben uns ein bisschen drüber unterhalten, wie hat sich Brettspiele so entwickelt, wie war das früher, ganz früher, bevor es diese Computer gab, und wie ist das jetzt mit diesen Computern und wie passt das zusammen, digitale Brettspiele und analoge Brettspiele, muss man so zu nennen. Da haben wir so ein bisschen eine kleine Runde, ich, Dominik, Marcel und die zwei Herren noch veranstaltet. Die hänge ich jetzt hier noch mit dran, damit ihr irgendwie hier den doppelten Extra-Content bekommt in der Sonderfolge zu Zicke-Zacke. Aber wir sagen jetzt erstmal auf Wiedersehen und Winke, Winke. Servus. Servus. Servus. Kauf. Ciao. Tschüss, tschüss. Zicke-Zacke, Hühnerkacke! Ja, wir haben uns hier mal so in etwas ungewohnter Runde zusammengesetzt, weil wir wollten uns so ein bisschen unterhalten über die Entwicklung des Brettspiels an sich. im Zuge jetzt von Zicke-Zacke. Zicke-Zacke Hühnerkacke gibt es ja jetzt von den Kodi Monkeys im App Store für iPad. Und wir dachten uns, wir holen uns mal Expertise dazu und unterhalten uns so ein bisschen über die Entwicklung, wie es jetzt schlussendlich dazu kam, dass wir hier auf dem iPad dieses Brettspiel spielen können. Und ich glaube, am besten stellt ihr euch selbst vor. Vielleicht rechts von mir anfangen, der Marcel, den kennt man ja. Ja, hallo, ich bin Marcel. Oder auch zeitweise, dann rechts neben mir sitzt Klaus Zoch. Das ist der Erfinder von Zicke, Zacke, Hühnerkacke. Spieleautor seit wann? Schwer zu sagen, das war so ein fließender Übergang. Eigentlich seit der Kindheit wahrscheinlich. Im Prinzip ja. So richtig, Ende der 80er Jahre ging das dann los. Hm. Außerdem haben wir den Dominik da, den kennen wir ja auch. Ja, hallo. Ja, genau, dann neben mir noch der Albrecht Wehrstein. Ja, gut, also ich bin irgendwie scheinbar mit diesem Zoch zusammengeschweißt. Wir sind der gleiche Jahrgang. Mhm. Und dieser Hund hat mich auch dazu gebracht, dass ich letztendlich auch mein Leben dem Boardgame verschrieben habe. Und dass ich glühender Anhänger von seinen Spielen war. Mhm. Und das hat mich auch mal umgekrempelt. Genau. Und jetzt verlegst du quasi die Spiele. Ich verlege, ja. Ich habe als Kind schon alles verlegt und jetzt eben auch Spiele. Schön. Also eine große Runde heute, bei den, die wir hier zusammengekommen sind. Und wir wollten uns ein bisschen, wie gesagt, unterhalten, wie war das früher mit diesen Brettspielen und wie das heute? Und wir haben hier so einen ganz guten Querschnitt durch die letzten x Jahre. Und da können wir, glaube ich, gleich mal einsteigen. So, seit wann machen wir das eigentlich? Wie alt sind wir eigentlich? Und wie kommen wir eigentlich dazu? Dom, bei dir weiß ich, wie alt du bist. Nämlich, du bist genauso alt wie ich. Ja, und jetzt muss ich sogar überlegen, aber ich glaube, es ist 34 es noch. Es ist 34 wirklich, mittlerweile, ja. Genau, es ist 34 und ich habe relativ früh mit viel Brettspielen angefangen. Also es hat viel Spaß gemacht bei uns zu Hause zu spielen. So Hase und Igel hatten wir zu Hause und auch Risiko war auch immer so ein Klassiker. Ja, also es waren dann so die späten 80er Jahre bei dir wahrscheinlich. Ich weiß es nicht so genau. Ich kenne, glaube ich, gar keine Zeit ohne irgendwie so dieses Gesellschaftsspiel in der Familie in irgendeiner Form oder mit den Nachbarskindern. Mhm. Das war irgendwie noch stärker als jetzt präsent, einfach so in der Freizeitgestaltung. Das stimmt. Das ist ein bisschen gefühlt weniger geworden, auch wenn wir jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr so den direkten Bezug dazu haben, weil wir ja nicht mehr Kinder sind. Wie sieht es bei euch so aus? Also ich habe da jetzt irgendwie gar keine Vorstellung, wie es ganz früher war. Also no offense, aber also ich bin halt auch aufgewachsen quasi mit dem Computer und kann mir gar nicht vorstellen, wie es davor so war. Wie war das bei dir so? Das war natürlich ganz anders. Ich stelle ja mal fest, dass wir zwei Generationen tatsächlich sind. Mhm. Ihr seid 34 und wir Gott sei Dank nicht Jahrgang 34, aber Jahrgang 53. Mhm. Also wir könnten eure Väter sein, auch eure Brettspielväter und vielleicht haben wir da was mitgeprägt. Bei uns gab es noch wenig letztendlich. Es gab Mäden, das Mensch ärgere dich nicht und ich kann mich daran erinnern, Fang den Hut habe ich auch letztendlich gespielt. Irgendwann kam dann mal sowas, was spannender war, wie Memory raus und alsbald dann auch Malefiz. Gern habe ich immer mit meiner Oma gespielt, weil die war wehrlos, die konnte ich toll bescheißen. Und gern aber auch mit meiner Schwester, mit Freunden. Und das waren so die ersten Spuren. Ansonsten, mein Vater hat mir mal Schach beigebracht. Oh, das habe ich ja ganz vergessen. Ich habe auch mal viel Schach gespielt. Uiuiui. Generationenübergreifend. Ja. Also das Spiel der Könige. Das haben wir irgendwie alle. Ich war sogar mal im Schachclub, aber habe das nicht durchgehalten. Ich war auch 12 oder so. Ja, ich war auch im Schachclub. Die Spiele gingen mir zu lange. Also der Gegner hat immer zu lange nachgedacht. Ja, genau. Nicht ich. Ich hab mal in der Landesliga Niederbayern als Ersatz mitgespielt und da waren die bemerkenswertesten Spiele immer in Straubing. Die hatten nämlich nur Heimspiele. Das war die Justizvollzugsanstalt in Straubing, wo die harten Jungs drin saßen. Der Vorteil war, die hatten immer die gleiche Mannschaft. Wurdest du dann vom Trainer immer eingewechselt oder was heißt Ersatz? Ja, Ersatz, ja. Wenn und schwieriger Zug, der Albrecht muss jetzt. Nein. Wenn das Kernteam letztendlich, wenn einer krank war oder sowas und ich auch Zeit hatte, ich habe das ganz gern gemacht, war lustig. Ja, da war ich wohl der Einzige, der nicht schachaktiv ist. Ja, offensichtlich. Oder war. Ja. Ich habe richtige Spiele gespielt. Was sind denn richtige Spiele? Das sind die in Schachteln kommen. Also ich bin so mit dieser Ravensburger Zeit aufgewachsen, wo man, oder Spiel des Jahreszeit, was ja damals noch relativ identisch war, so Sagerland und Scotland Yard. Ja genau, also ich bin ganz stark von diesem Schachtelspiel geprägt schon gewesen. Und es war ja auch eine Zeit des Übergangs, was so die Spieleszene angeht. Da hat sich ja dann wahnsinnig viel getan in diesen 20, 30 Jahren. Das ist ja heutzutage auch gar nicht mehr vergleichbar. Klaus, wie war denn das bei dir? Hast du mit Schachtelspielen angefangen oder eher so mit den traditionellen Sachen und wolltest dann selber was machen? Also wir haben in der Familie sehr früh angefangen mit Spielen. Ich bin Baujahr 53 und weiß nicht, wahrscheinlich kann ich mich noch an 58, 59 erinnern, wie ich mit den Eltern zusammensaß. Aber das waren halt die Klassiker. Ne? Das Angebot war rar. Wir spielten Mühle, Dame, Halma, Schwarzer Peter, vielleicht irgendwelche Quartette. Ja. Stimmt, die Kartenspiele, die haben in meiner Jugend tatsächlich auch noch eine Rolle gespielt. Also gerade der Schafkopf zum Beispiel, was ja hier in Bayern durchaus noch sehr häufig gespielt wird. Da habe ich sogar Turniere gespielt. Wir haben unter anderem auch deshalb doch häufig gespielt, weil es gab gar kein Fernsehen damals. Also die Familie saß nicht abends vor dem Fernseher, sondern hätte sich gelangweilt und hat deshalb gespielt. Also ich frage auch deswegen, weil ich bin Spieleautor geworden, weil ich hatte es sozusagen vor der Nase, wie das geht. Also es gibt Menschen, die ein Spiel erfinden, also ein neues Spiel erfinden, das in eine Schachtel packen und dann bei einem Verlag veröffentlichen. Aber wenn man so gar kein Vorbild hat dafür, wenn es einfach bloß diese traditionellen Sachen gibt und eigentlich so gar nicht vorstellbar, dass es einfach neue Spiele dazu kommen, wie kommt man dann auf die Idee sozusagen zu sagen, ich mache das jetzt, ich erfinde was Neues? Ich stand damals in der Situation, dass ich nicht wusste, wie es beruflich weitergehen sollte. Und hat mir dann gesagt, dann mache ich das, was ich kann, spielen. Ich hatte nicht die geringste Ahnung von der Szene, dass es überhaupt eine Szene gab. Die gab es damals schon, war gerade so im Aufbau. Hab's mir allerdings zugetraut, weil wir haben ja schon seit eh und je, zum Beispiel Albrecht und ich, Spiele erfunden. Und ja, das war ein Sprung ins Unbekannte, das also kalte Wasser. Dann irgendwie so mit Papier und Prototypen. Was wir so erfunden haben. Ach, am Anfang, da haben wir zum Beispiel Monopoly gespielt und es gab ein Spiel, das war recht ähnlich, das hieß Karriere. Ich weiß nicht, kennt glaube ich keiner mehr heute. Ist noch bekannt. Wir haben das zu Hause. Ja. Und beides sind ja so Rundläufe. Ja. Und die haben wir einfach kombinieren aneinander gestellt und jetzt musstest du eine 8 laufen. Das heißt, wenn du keine Kohle mehr hattest im Monopoly, hast du relativ schnell dein ganzes Geld verloren, hattest du wieder die Chance, im Karrierespiel Geld zu machen und konntest du im Monopoly wieder bezahlen. Das war so unser erster großer Coup. Wie kommt man denn auf die furchtbare Idee, das Endlosspiel Monopoly noch zu verlängern? Ja, es war fast das Einzige, was es damals gab. Nee, wir haben es, glaube ich, als unbefriedigend empfunden, Monopoly. Und es war einfach eine Herausforderung, ne? Ja, und da haben wir diese Endlos-Acht gebildet. Der Uwe Rosenberg, also auch ein Spieleautor, der hat ja eine ganz interessante Theorie zu Monopoly, der sagt, das ist so erfolgreich, weil es den Leuten so viel Spaß macht, die anderen leiden zu sehen. Und bei Monopoly ist es eben so, dass ganz lange dann einer ganz weit vorne ist und weiß, er wird gewinnen, aber die anderen müssen noch mitspielen. Müssen durch. Ja, und da konntest du bei uns halt aufs Karrierebrett rüber, konntest zum Beispiel eine Risikokarriere als Astronaut starten und bist richtig gut mit Kohle wieder eingestiegen in Monopoly. Nö, war nett. Also es gab ja Möglichkeiten, Monopoly letztendlich schon zu verlängern, aber von diesem rein knallharten kapitalistischen Prinzip durch ein anderes kapitalistisches Prinzip oder eine gewisse Variante das dazu reinzubringen. War wahrscheinlich das erste komplexere Spiel, das im mittleren Schwarzwald gespielt wurde. Das ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal. Ich persönlich bin jetzt nicht so der wahnsinnige Brettspieler. Also ich mache es gerne, aber ich habe jetzt nie so dieses direkte Verhältnis gehabt, zu wissen, das ist das, was ich jetzt machen will, und das fesselt mich. Es gibt auch nicht wahnsinnige Brettspieler. Ich glaube aber so, ihr vier, die ihr mit mir sitzt, wie könnte man schon eher so in diese Kategorie zumindest der leidenschaftlichen Brettspieler einsortieren? Und mich würde interessieren, so, wann habt ihr da gewusst, das ist das, was ich machen will, und das lässt mich jetzt nicht mehr los? Ist bei mir auch relativ schwer zu sagen, weil der Übergang ziemlich fließend war. Ich habe hobbymäßig begonnen, Spiele, Kleinstserien zu machen. Dann kam es zu diesem Bausack. Und irgendwann waren so viele Bestellungen da, lag so viel Material rum, dass ich gesagt habe, also entweder mache ich es jetzt voll und ganz oder halt gar nicht. Das hat sich und quasi einfach so angeschlichen. Hat sich so ergeben. Das war irgendwann, Mitte, Ende der 80er Jahre. Albrecht, was sagst du? Ende der 80er, so 88 rum, den Dreh. Ja gut, von dir habe ich zuerst eine Postkarte gekriegt, da waren lauter Bauklötze drauf. Und da stand irgendwie sinngemäß drin, ob ich Bock hätte, damit Geld zu verdienen und mein Leben zu verändern. Dein Leben zu ruinieren. Ein paar Wochen später bist du dann bei mir aufgekreuzt und hast auf der Olympia-Halle den Bausack verkauft. Und da habe ich dann auch physisch kennengelernt und ich war fasziniert von dem Spiel. Und wir haben uns unterhalten drüber, was man damit machen könnte. Und dann im selben Jahr ist es dann auf die Auswahlliste gekommen. Und dann war der Druck bei dir natürlich damals, ich kenne diese tollen Geschichten, als dann das Spiel in höheren Stückzahlen geordert wurde. Wie produziere ich das? Wie mache ich das? Vom eigenen Erfolg überrascht dann auch so ein bisschen. Das war der eigene Erfolg letztendlich. Es war ja schwierig letztendlich, so Teile, die man sich so zusammengesucht hatte, dann plötzlich auch technisch herzustellen. Und mein Einstieg war dann eigentlich, ich war fasziniert von der Idee. Und ich habe im Klaus dann den Weihnachtsmarkt an der Münchner Freiheit besorgt. Da hatte er dann Platz. Und da habe ich dann erfahren vom Komitee, halt, da muss aber auch ein Münchner dabei sein. Und dann war ich plötzlich selber hinterm Verkaufsstand und da kamen dann schon Blüten dabei raus. Jahrelang diese schrecklichen sizilianischen Rostbratwürste mit diesem weißen Bischof, den man da trinken kann. Und der Klaus musste mal dem Boris Becker einen Bausack erklären, was gar nicht leicht war. Da wollte ich gerade mal ansetzen, für die Bausack noch nicht kennen. So mal die Erklärung von Boris. Die Erklärung für Boris von Bausack. Von mir. Für Leute, die es nicht kennen. Achso, ja. Also Boris erstmal, der kam komplett in Inkognito, mit die Mütze über die Nase gezogen. Darüber noch eine Sonnenbrille. Aber man hat ihn erkannt. Das war definitiv Boris Becker. Was soll ich? Eine Kurzerklärung vom Bausack. Einfach nur für die, die es nicht kennen. Bausack ist, wie der Name sagt, ein Sack. Mhm. In diesem Sack sind Bausteine drin. Damit haben wir schon den Titel Bausack. War der erste Spieletitel, den ich erfunden habe. Ja, und diese Bauklötzchen werden einfach aufeinander gestapelt. Gibt es verschiedene Regeln, die mir am besten gefällt, ist die, jeder kriegt im Laufe des Spiels ein Fundament, baut dann immer mehr Steine drauf, bis das Ding endlich umfällt und ist damit ausgeschieden. Man spielt so lange, bis nur noch ein Turm steht. Wie kommt man an die Teile? Alle Teile liegen auf dem Tisch. Es geht reihum, wer an der Reihe ist, wählt ein beliebiges Teil aus und kann es jetzt versteigern lassen. Dann bekommt es der am meisten bietet. Das ist sicher die Sache der Wahl. Wenn es um ein gutes Fundament geht, dann versteigere ich das und kann es auch selbst kaufen für mich. Zweite und interessantere Möglichkeit, ich nehme einen Teil vom Tisch und schenke es einfach meinem Nachbarn. Dann nehme ich natürlich nichts Schönes, sondern das, was dem am unpassendsten kommt. Wenn er es nicht will, wir haben Zahlungsmittel. Im Moment sind es Perlen. Früher waren es Bohnen. Ja, die sind dann gewachsen irgendwann. Und davor waren es auch wieder perlenartige Sachen. Also hatten wir schon alles drin. Also der Nachbar, der will es nicht, bezahlt dafür eine Perle, gibt es weiter. Hm. Der Nächste, wenn er es auch nicht will, zahlt zwei Perlen und so wird das Ding halt immer teurer. Mhm. Irgendjemand will es dann nicht mehr bezahlen und nimmt es. Wenn es dumm läuft, kommt es bis zu mir zurück. Ja, das ist es grob. Ja, sehr, sehr schön. Also was bei mir beim Spielen mich so ins Spielen gebracht hat, waren diese verschiedenen Mechanismen. Also zum Beispiel wie der, den du gerade beschrieben hast. Wie mache ich das, dass so ein unangenehmes Teil jetzt einfach automatisch immer teurer wird und dann trotzdem irgendwo endet und enden muss auch. Und die Sachen haben mich immer sehr, sehr interessiert. Ich war aber nie in der Lage, wie ihr jetzt wirklich ein Spiel draus zu machen aus den verschiedenen Mechanismen, die ich alle gut fand, weil das dachte ich mir immer, es wäre so einfach. Das war halt auch die Gnade der frühen Geburt. Wie wir angefangen haben, da konntest du noch wirklich neue Spielideen kreieren. Da gab es noch nicht viel. Mittlerweile ist ja alles auf dem Markt. Ne? Hm. Ja. Das ist richtig schwer geworden. Du hast ja dann auch viel Test gespielt in deiner Jugend. Genau, ich bin über einen regelmäßigen Spieleabend, der bei uns in der Stadtbücherei stattgefunden hat, in Kontakt zu einem Spieleredakteur auch gekommen, Stefan Brück, und habe dann damals für FX Schmidt also in regelmäßig so Testspieleabende mitgemacht. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, so diese unfertigen Spiele zu sehen und so das Potenzial und das, was man dann noch feilen kann. Also ich hab halt so diesen handwerklichen Aspekt, wie man ein Spiel noch ein bisschen runterkriegt. Den habe ich ganz gut mitbekommen und der hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber kreativ genug, dann selber wirklich eins zusammenzustecken, so aus den ganzen Regeln und Verbesserungen und Feilungen, das habe ich leider nie hingekriegt. Habe ich zwei probiert. Ich habe gerade beim Aufräumen letztens noch so Zockerlot gefunden, was so ein... Ja. Einreichen. Bring's vorbei. Der Titel klingt schon richtig gut. Ja, aber da geht's bergab. Marcel, hattest du so ein Erweckungserlebnis, so zu sehen, so hier Brettspiele, das ist das, was mich irgendwie mitnimmt? Naja, spätestens das Erweckungserlebnis war bei dem ersten Spiel, was ich dann auf dem Spieleautorentreffen in Göttingen vorgestellt habe, und dann wollte das ein Verlag machen. Und das war so dieses Erlebnis, wo man dann sagt, okay, wenn das wirklich jemand auch machen will, dann mache ich da vielleicht auch weiter. Hm. Und so wie Klaus es gesagt hat, das stimmt schon. Also ich finde, zu der Zeit, das war 1997, war es gerade immer noch so, dass man ganz viel entdecken konnte. Ja. Man konnte einfach, hatte eine Idee und die hatte noch kein anderer gehabt. Und dann hat man die gemacht. Das ist heutzutage eher ein bisschen frustrierend, finde ich, wie viel es schon gibt. Und ich habe auch das Gefühl, dass in den 90er Jahren oder Anfang 2000 so vom Publikum, zumindest in der Spieleszene selber, also von Leuten, die viel spielen, mehr toleriert wurde. Also da konnte man einfach ganz viele verschiedene Arten von Spiel zu einem zusammenwerfen. Mit Bluff und Glück und Strategie und was weiß ich noch. Und es wurde so akzeptiert und angenommen, weil es gab ja so wenig. Und hatten die Leute auch Spaß dran. Heutzutage haben sich, glaube ich, eher so Genres rausgebildet. Und dann rümpfen einige die Nase. Oh, das ist aber ein Strategiespiel, da darf keine Glückskomponente drin vorkommen. Hm. Das habe ich so manchmal das Gefühl. Verstehe. Was fasziniert dich daran, mit anderen zu spielen? Also warum machst du das gerne? So als, gar nicht so aus dieser Sicht heraus, was sowas zu entwickeln, sondern das tatsächlich auch dann auch selbst Spieler zu sein? Ja, das Tolle ist zu sehen, wie die anderen reagieren. Also das ist halt auch der Vorteil vom Brettspiel jetzt im Vergleich zu den Apps, dass du mit anderen Leuten direkt da sitzt. Wobei bei Zicke-Zacke, bei der App ist es ja anders, da sitzt man auch mit anderen Leuten zusammen. Aber dieses mit anderen Leuten zusammensitzen und zu sehen, wie die auf dieses Spiel reagieren und mit ihnen über dieses Spiel zu kommunizieren und über ihre Eigenschaften und über was sie vorhaben und sie zu necken und so. Also das hat für mich immer den Reiz ausgemacht. Ich habe auch immer gesagt, was ich an Spielen interessant finde, ist so diese Dynamik zwischen den Mitspielern, weil es gibt so die große Theorie, es gibt Leute, die machen Spiele, die auf Mechanismen basieren und welche, die auf Themen basieren. Und ich fand das immer großen Quark, weil mich hat immer interessiert, was kommt eigentlich raus zwischen den Leuten? Also wie kommunizieren die eigentlich beim Spiel? Und du hast ein paar Mal genickt. Ich glaube, ist das ähnlich, oder? Ich sehe das genauso. Was mich am Spielen reizt, ist eine Rolle zu spielen. Und vor allem auch eine Rolle zu spielen, die ich im normalen alltäglichen Leben nicht spielen darf. Hm. Also die anderen reinlegen, richtigen Schuff zu spielen. Fies sein. Fies sein, zu tun, als wäre man ganz braver und mach doch mit mir, komm, wir machen das zusammen und dann, ne? Mhm. Und irgendwann kippst du halt aus dem Boot. Was ich im richtigen Leben nie machen würde. Mhm. Und halt dann eben ganz eigene Fantasiewelten entstehen zu lassen, eigene ganz neue Geschichten entstehen zu lassen. Also es ist dann fast auch so ein bisschen Rollenspiel tatsächlich auch schon in dieser Brettspielwelt. Ja, wobei ich nicht so sehr zum Rollenspiel tendiere, sondern in einem guten Spiel, denke ich, kannst du eine kleine Rolle spielen. So, ist immer so ein kleines Theaterspiel. Ja. Wenn es nur beim Kartenspiel ist, dass du plötzlich ganz unruhig wirst und ich mir Schweißausbrüche anzüchte. Wirkt überzeugend. Weil ich jetzt einen Vollhaus auf der Hand habe. Das ist auch was ich beim Brettspielen schon immer merke von den Spielern, die mehr spielen, so dieses ganze Drumherum eigentlich auch so, das ein bisschen geschickter, subtiler Bluffen oder weiß ich nicht, ein Freund von mir hat immer so die Spiele immer knacken wollen in irgendeiner Form und hat dann mal eine Mark angeboten für irgendwas, also bei ganzen Handelsspielen immer irgendwie mit einem bisschen Süßigkeiten dahergekommen oder halt so das Spiel aufgebrochen und das ist einfach eine ganz spannende Interaktion und ein ganz spannendes Erlebnis, da so ein bisschen sich auszutoben. Und das Schöne ist ja, es ist ja eigentlich nur ein Spiel. Also es gibt ja ab und zu schon so, dass es dann wieder zurück ins reale Leben in die nächsten Tage wirkt, wenn man so ein bisschen zu fies war. Mhm. Aber so an sich ist es halt ein schöner geschützter Raum, wo man genau das mal ausleben kann. Ja. Was muss natürlich aufpassen. Ich habe Freunde, mit denen kannst du das nicht machen. Da weiß ich, mit dem darf ich nicht fies spielen. Das nimmt der mir übel. Ja gut, es sind halt die infantilen Eltern, die es noch gibt. Ich lieb's einfach, diesen Auge-zu-Auge-Kontakt zu haben, wenn die Leute zu schwitzen anfangen, von einer Hinterbacke auf die andere wippen, Füßen tappen und dann merkt man, sie sind jetzt angesteckt. Ich genieße das, wenn ich von einem richtig verarscht werde im Spiel. Na, da kommt erstmal ein kleiner Zornanfall hoch und dann muss ich aber grinsen. Dann, boah, klasse. Und wenn Leute lieb spielen, wenn sie sagen, ja, sowas machen wir nicht, wir spielen doch lieb miteinander. Hm. Ja. Ist da der eher lauwarme Sache. Ja, verstehe. Geht mir auch so. Ja, bei uns, also ich greife jetzt einfach so ein bisschen vor, also wir haben dann durchaus auch noch so eine Sozialisierung, die Jüngeren unter uns jetzt, was die digitalen Spiele angeht, die war vermutlich bei euch dann eher nicht so ausgeprägt. Sehe ich das richtig? Digitale Spiele? Ja. Ja, da kann ich relativ wenig sagen. Wobei ich wahrscheinlich hier im Kreis der Erste bin, der überhaupt ein digitales Spiel gespielt hat. Was war es denn? Boah, ich glaube, das hieß Happy Adventuring, war rein textbasiert. Lief auf der Univac Rechenzentrum Freiburg. Anno 75, glaube ich. Ein schönes frühes Textadventure. Ja, ja. Aber war das nicht dieses Schlangen-Hinterteil Abbeißspiel oder? Das war viel später. Nein, das war nur ein Textspiel. Du liest wie ein Roman, jetzt kommst du an eine Kreuzung der Geschichte und entscheidest dich halt, ob du jetzt den Weg links weitergehst oder rechts, ob du ein Seil mitnimmst oder ob du eine Axt mitnimmst. Und ja. Wenn du eine Axt mitnehmen wolltest, musstest du eine Lochkarte nehmen, reinstanzen. Ja. Und damals war das halt revolutionär. Mich hat das erstmal richtig fasziniert und dachte, oh toll, man kann einiges mit Spielen machen. Wobei ich sagen muss, die Faszination hat sich für mich, je perfekter diese Sachen wurden, immer mehr verloren. Also mich würde heutzutage das ganz einfache Textspiel immer noch mehr reizen als diese perfekten Grafiken, die heute angeboten werden. World of Warcraft und was der Teufel weiß. Wobei es gibt ja immer noch eine sehr große Fanszene, also groß vielleicht nicht, aber es gibt auf jeden Fall noch eine Fanszene, was Textadventures angeht. Die nennen sich heutzutage Interactive Fiction, also interaktive Fiktion. Und sind da immer noch fleißig am Romane schreiben quasi. Da kannst du mir nachher noch ein bisschen Tipps geben. Gerne. Könnte mich doch interessieren. Ja, in Sachen Spielen war ja meine erste Berührung mit dem Computer, dass ich keinen hatte. Und ein Freund von mir schon. Und dann war ich da zu Besuch und durfte spielen. Und das hat mir dann irgendwie gefehlt. Und ich habe dann versucht, das als Brettspiel umzusetzen immer, was mir dann gefallen hat. Und habe dann da Kärtchen gebastelt und versucht, das irgendwie zu simulieren. Verstehe. Das ist, glaube ich, so eine Erfahrung, die wir alle gemacht haben, also die ich, Dominik und Marcel jetzt, dass wir selbst den Rechner nicht hatten oder dass ein Freund von uns diesen Heim-PC an der Stelle oder eine Konsole nicht hatten und dass man sich damals halt wirklich noch getroffen hat, um Computer zu spielen. Ja, das war noch eine regelmäßige Verabredung. Ich habe irgendwie, vor allem, das war bei mir, war so, ich habe mich so an meinen Bruder rangehangen, weil der hatte irgendwie Freunde mit Computer und da konnte man dann noch so in der Nachbarschaft mal mitkommen und dann ab und zu ein bisschen spielen. Und so dieses sehr stark begrenzt sein hat schon auch einen großen Reiz ausgemacht, weil man dann irgendwie so die wenigen Male, die man dann spielen konnte, wollte man dann auch sehr, sehr gut sein und hat sich da so ein bisschen reingefummelt, weil das nächste Mal dauert vielleicht wieder, wir haben ja keinen. Nur als kleine Anekdote, das Ding, auf dem wir gespielt haben, war etwa so groß wie ein Schrank. Gut, also ich habe Computerspielen angefangen. Ich habe mir sowas immer gewünscht. Da kam am Fernsehen da dieses Tennisspiel, wo man dann vor dem Fernseher lag, mit meiner Schwester und Klaus natürlich. Und es war ein bisschen langweilig, eigentlich so ein Reaktionsspielchen, wo man sich da versenken konnte. Und dann, kennt ihr es? Ja, klar. Ja, dann ging es weiter mit dem Tetris, was ich geliebt habe, gegeneinander, also interaktiv. Das war eigentlich mal was interaktiv Gelungenes. Und dann kam für mich das erste Computerspiel, da war ich scharf drauf, da war ich Taxifahrer nebenan unter anderem und das war Larry Lover. Das war so ein, ist euch den Begriff noch? Er wollte so schlüpfrige Abenteuer mit Frauen erleben, hat aber hauptsächlich auf die Nase gekriegt. Das war schon eine sehr, sehr witzige Sache und zum Höhepunkt kam er zumindest mir eigentlich nie. Aber er ist ganz schön vermöbelt worden. Und letztendlich, ich habe mir noch überlegt, als ich dann Spieleverleger schon geworden war, ich habe immer noch Sekretärin gehabt, die auf Apfelkisten am Anfang mit der elektrischen Schreibmaschine geschrieben haben. Ich glaube, ich habe damals nur PCs angeschafft, damit ich dann Dune oder sowas spielen konnte. Wobei, ich glaube, Dune gab es auch für macOS früher, aber... Ich war ein PC-Mann, weil ich war dem anderen letztendlich. Das war mir. Ach, Apfelkisten so tatsächlich. Apfelkisten. Nee, keine Apfelkisten. So okay. Obstkisten. Ja, ja, da wir reden hier im Büro auch öfter mal von den Apfelkisten, wir haben etwas improvisiert angefangen. Die Rechnungen haben wir noch in Zigarettenkisten abgeheftet. Verstehe. Ich finde die Sichtweise umgekehrt, dass der Computer eigentlich auch über die Spiele überhaupt so populär wurde, ist eine ganz spannende, weil das ist mein Kontakt damit gewesen. Mein Bruder hat sich immer so zum Arbeiten für die Schule einen Computer gewünscht bei meinen Eltern. Den konnte man immer verargumentieren, also so einen teuren PC. Ja. Und natürlich musste der so teuer sein, damit man dieses eine Spiel spielen konnte drauf. Also Wing Commander war das damals, was wirklich dieses ganz konkrete Spiel war. Und so dieses ist ein Arbeitsgerät, hinter dem man sich verstecken konnte. Und trotzdem wurde eigentlich am meisten gespielt mit den Geräten, so in meinem Umfeld zumindest. Wobei, also vielleicht war es ja nicht ganz gelogen, weil man hat sich da schon auch irgendwie so eine gewisse Kompetenz mit diesem Medium erarbeitet, die vielleicht dann durchaus auch erzieherisch war. Aber das hat man, glaube ich, eher aus Versehen gemacht. Ja, aber was ich glaube, ist, dass so unsere Erfahrungen mit wir treffen uns zum Computerspielen vielleicht gar nicht so anders sind als die Erfahrungen, die man macht, wenn man sich so zum Brettspielen trifft. Also ich glaube, da ist auch so ein bisschen gerade diese Theaterkomponente, die war da auch so ein bisschen mit drin, glaube ich. Weiß nicht, wie das bei dir war. Ja, unterschiedlich. Also es gab halt so eben so dieses Larry-Spiel und so weiter, also die grafischen Adventures, die haben wir gerne gemeinsam gespielt und dann gemeinsam gerätselt. Also wie man jetzt schafft, dass er keine mehr auf die Nase kriegt, sondern die endlich zum Erfolg geführt wird. Da hat sehr viel außenrum stattgefunden oder auch so durchhalten, also wenn es so lange Spiele war, dann wirklich so, einer spielt immer weiter und die anderen machen halt irgendwie, spielen teilweise dann Monopoly sogar parallel oder die Peking-Akte, glaube ich. Oh je. Ja, also ich kenne das auch als Geschichte von einer Freundin, die dann erzählte, so als man da Disketten wechseln musste, früher, da wurde dann getanzt einfach so während dem Diskettenwechseln so und dann ging es weiter. Also ich gerade die frühen, also was man heute als Retro-Spiele bezeichnet, die haben da, glaube ich, noch mehr Platz gelassen, so was diese Interaktion miteinander angeht. Ja, und jetzt sind wir hier und haben so ein bisschen beides irgendwie lieb gewonnen und stellen fest, also es lässt sich ja eigentlich dann doch miteinander verbinden, glaube ich. Also gerade so jetzt bei der Entwicklung mit Zicke-Zacke haben wir schon festgestellt, so viel Unterschied macht das jetzt auch nicht, ob das auf dem Tisch liegt oder also ob ein iPad auf dem Tisch liegt oder ob kleine Holzfiguren auf dem Tisch liegen. Ja, also das ist schon auch ein ganz spannendes Erlebnis gewesen bei den Testspielen, auch zu sehen, wie die Kinder da spielen und wie sehr sie untereinander spielen, obwohl sie auf das Gerät gucken. Also es ist schon auch so, sich angucken, sich Hilfe holen, so diese ganze, wenn man an einem Gerät spielt, transportiert sich schon auch noch dieser gesellschaftliche Aspekt noch ganz gut mit und da sind wir auch sehr froh drum. Ja. Ja, interessant sind vielleicht aber trotzdem die Unterschiede. Ja. Also ich bin ja der Meinung, wenn man so ein Brettspiel umsetzt für ein digitales Medium, dass das nicht das gleiche Spiel bleibt, sondern das ist eher so wie ein Hörspiel, was verfilmt wird oder ein Buch, was verfilmt wird. Das wird nochmal transponiert. Und okay. Gerade beim Brettspiel ist ja das Material ganz wichtig. Ich bin ja auch immer noch der Meinung, dass die Computerspiele schon allein deswegen wichtig sind, damit die Spieleverlage sich mit dem Material mehr Mühe geben müssen. weil diese haptische Komponente ist halt was man beim Brett nicht hat. Uns ist in den Tests aufgefallen, dass Zicke-Zacke auf dem Bildschirm schwieriger ist. Ja. Und dann haben wir auch überlegt, warum könnte das so sein? Und vielleicht ist es tatsächlich so dieses motorische Gedächtnis mit dieser Haptik. Ich drehe dieses Teil um und hab's in der Hand. Ja, wo dann das Gedächtnis nochmal so geheim Informationen abspeichert, ohne dass es mir bewusst ist. Wenn du das analoge Spiel spielst, ist es A, größer und B, sowieso mehr der ganze Körper am Spiel beteiligt, weil du mehr zugreifen musst. Aber dadurch, dass es größer ist, bewegst du auch den Kopf, guckst nach links, nach rechts, du fährst die Hand weiter aus. Und ich habe ja nun Zicke-Zacke sehr, sehr oft schon gespielt. Auf den Messen oft auch schon zum Überdruss, wo ich dann immer, ich passe immer drauf auf und habe dann festgestellt, dass ich automatisch die Hand loslasse und die greift und greift richtig. Ich war ganz überrascht und habe das dann so ein bisschen, ja, trainieren kann man es nicht, aber ein bisschen gepflegt. Gar nicht mehr im Kopf mehr was gemerkt, sondern wenn ich dran war, die Hand losgelassen und die hat super gespielt. Ich gewinne fast jedes Spiel. Respekt. Also wenn man und dann mit das ist beim App, beim digitalen Spiel nicht da. Da ist mehr der Kopf gefragt. Das stimmt. Du übst sozusagen beim realen Spiel die Motorik und bei der App dann die Feinmotorik. Ich glaube, die Motor, irgendwie weiß der Körper auch ein bisschen was, wo das Zeug liegt. Ja, man erinnert sich ja auch so ein bisschen. Oder es wird dem Gehirn anders eingeschrieben, wenn es über die Motorik kommt. Also es geht dann eher so in diese Ecke, die auch Hypnotiseure angreifen können. Also das, du weißt es eigentlich, aber es ist nicht in deinem Bewusstsein ganz oben und dann kannst du sowas aufdecken. Und sowas ist mit der App natürlich schwierig, weil man muss sehr bewusst mit dem Finger dann den Ort wiederum treffen. Das stimmt, ja. Aber das ist ja auch das Spannende an der Sache und das ist ja auch, finde ich, sehr gut realisiert worden. Wir haben festgestellt, als Brettspiel mit den haptischen Figuren, den räumlichen Differenzen, dass andere Elemente in einem angesprochen sind und die Idee letztendlich dann, weniger Plättchen im Hühnerhof drin zu haben, statt 12 nämlich nur noch 9 oder in der ganz einfachen Kennenlernvariante nur 6 und dann auf den Lauffeldern, die öfters wiederkehren zu lassen, haben das Spiel dann tatsächlich letztendlich, ich würde sagen, das mit den 6 Plättchen ist jetzt was für 4-Jährige und mit den 9 Plättchen auch noch und das mit den 12 Plättchen ist dann schon eine Advanced-Geschichte geworden. Insofern hat man eine ganz neue Perspektive und was da von der Rezeption alles passiert, bin ich auch gespannt letztendlich, wie das Spiel dann selber natürlich auch in der Rezeption wahrgenommen wird von anderen. Weil ich glaube sicher, dass auch andere Sachen, gerade Aufmerksamkeit und sowas, weiter geschult werden. Und Spaß macht es trotzdem. Ja, definitiv. Also das haben wir auch im Kindergarten gemerkt, als wir da unterwegs waren. Einerseits, dass es da Kinder gibt, die sich da sofort komplett von fesseln lassen und denen die 12 Plättchen schon zu einfach sind und die da komplett alles auswendig schon wissen, nach irgendwie einmal durchklicken. Und auf der anderen Seite eben auch, wie schnell sie da irgendwie alle am Spielen sind und komplett vergessen, was um sie herum passiert. Ja, und faszinierend war so auch diese Aufmerksamkeitsspanne und die Dauer am iPad. Also das war uns auch irgendwie wichtig, mal so einen Kontrapunkt zu setzen zu diesem, zu dieser Gleichung. Elektronische Spiele ist was für überschnelle, über Leute, die sich nicht konzentrieren können. Mhm. Da muss alles ganz zack, zack und hier und noch und da. Das Zicke-Zacke-Hühnerkacke ist eine relativ ruhige App und das ist sehr, sehr interessant, wie trotzdem sich die Kinder dann da reinfinden. Das stimmt, ja. Wie sie dabei bleiben und eben auch dadurch, dass es ruhig ist, diese Kommunikation stattfindet zwischen den Kindern. Also es ist nicht so, dass dann alle nur noch auf die App hören und, und selber nicht mehr miteinander sprechen. Ja. Mir ist auch aufgefallen bei der Sache, wenn ich es mit Kindern gespielt habe, dass Zicke-Zacke-Hühnerkacke als App oftmals fast eher kooperativ gespielt wird als das Große, weil die Kinder sich gegenseitig beraten, weil sie einfach mit den Köpfen näher zusammensetzen. Und das wird vielleicht auch so eine kollektive Intelligenz angesprochen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, auch an der Sache, dass nicht so strikt nebeneinander gespielt wird und rein kompetitiv, sondern dass man auch sich vielleicht mal berät und dann mit dem anderen vielleicht auch mal tatsächlich einen Tipp gibt. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Es gab so Momente, da haben die zu dritt oder zu viert mit in einem Zweispielerspiel gespielt und haben die einzelnen, die zwei Hühner wirklich so als Personen dargesehen. Oh, das Huhn gewinnt oder das Huhn gewinnt. Also es, von dem, wie sie gesprochen haben, waren sie komplett losgelöst, dass sie jetzt diese Hühner steuern eigentlich, sondern haben da so eine Geschichte drauf gemacht. Und das ist, glaube ich, dadurch, dass da so Hühner, die sich ein bisschen bewegen, auf dem Bildschirm sind, das ist nochmal sowas, es geht jetzt eher in dieser digitalen Variante. Das ist jetzt auf der, auf der analogen Variante wahrscheinlich schwieriger, dass die gemeinsam dann dieses Rennen machen. Es gab ja auch diesen einen Tisch, der dann gemeinsam gegen das Computerhuhn gespielt hat. Ja. Und sich immer geärgert hat, wenn das Computerhuhn sich erinnert hat und so. Und das war jetzt, glaube ich, auch eine lustige Komponente. Das war sehr gut auch. Ja, die haben sie auch, also auch so Strategien entwickelt. Okay, du merkst ja die. Dann haben sie es natürlich nicht gemacht, aber, aber zumindest haben sie sich koordiniert. Ja. Und also das war echt schön mit anzusehen. Also das ist was, was mich beim Machen dieser, dieser Apps auch immer wieder begeistert, so Leute zu sehen, die wirklich Spaß haben mit dem, was wir machen und auch das auf andere Arten und Weisen machen, spielen und nutzen, als wir uns gedacht haben. Ja, das ist wahrscheinlich bei den Brettspielen selber genauso, oder? Wenn man mal sieht, wer irgendwie Hausregeln spielt, die auch gut funktionieren, die man sich so nicht gedacht hätte. Ja, das hatten wir auch gleich. Also wir waren der festen Überzeugung, dass man das Plättchen suchen muss, auf dem das Huhn steht, was man ja nicht sehen kann, weil das Huhn draufsteht. Wahrscheinlich tun sie es dann beim Brettspiel immer runter und versuchen dann da das richtige Plättchen zu suchen. So als Spieleautor ist einem völlig klar, wenn auf einem Feld eine Spielfigur steht, die das Bild abdeckt, dass dieses Bild keine Rolle mehr spielen kann. Sollte. Aber das ist, aber das ist natürlich dann nicht unbedingt der Fall und das hat sie dann überrascht. Nee, ich bin jetzt selber überrascht, weil ich habe es ja mit Kindern das App noch nicht gespielt. Mhm. Dass da tatsächlich eine kooperative Spielweise möglich ist. Finde ich sehr interessant. Ja, haben sie gemacht. Es ist halt gerade auch dadurch, dass es so gedacht ist, als was, was man in die Mitte legt, passiert das halt auch. Also wenn man das jetzt irgendwie so umgesetzt hätte, wie man normalerweise in Anführungszeichen Spiele umsetzt, nämlich dass man irgendwie dann Netzwerkmodus mit reinmacht und die dann über Internet spielen, dann hat man halt diese ganzen Effekte nicht. So. Ja. Und bei einem Kinderspiel ist es aber halt irgendwie schon richtiger, dass man es so macht, glaube ich. Ich glaube, das ist wichtig, dass die Köpfe zusammenkommen. Die können sogar mal zusammenstoßen, wenn sie erregt sind. Das ist dann der Körperkontakt, den man vielleicht zerebral auch braucht. Vielleicht klingelt dann was. Und das gefällt mir wirklich ganz gut, wie aufmerksam sie da an der Sache versammelt sind und sich mit dem Thema dann auch konzentriert beschäftigen. Die andere Geschichte, die jetzt so zwischen digitalen und analogen Spielen auch schon immer einen Riesenunterschied macht, ist, dass die Regeln einfach ein bisschen fixer sind, weil es ist einfach so umgesetzt, wie die Regeln geschrieben wurden und man hat jetzt nicht die Auswahl, es ein bisschen freier oder anders zu spielen an der Stelle. Das kann ein großer Vorteil sein, wenn es kompliziert ist und der für einen was rechnen kann dann an der Stelle oder sicherstellen kann, dass da nichts schief läuft. Oder es ist halt auch bei, also bei Zicke-Zacke zum Beispiel ist es so, da gibt es viele Varianten, die halt, die müssen wir vorsehen, die müssen wir extra einbauen auch, sonst kann man die nicht spielen. Also das mit den weniger Plättchen ist es jetzt so, wir haben halt beliebig viele Wegeplättchen, deshalb können wir das direkt in einzige Zacke, kann man das am analogen Brett nicht machen. Aber trotzdem, welche Felder rausnehmen oder ein bisschen andere Regeln spielen, das kann man da einfach. Und das kann man in der App nicht. Ja. Ja. Auch da beneide ich euch App-Macher natürlich letztendlich um diese Möglichkeit, die Spielregel intuitiv rüberzubringen. Das ist ein in Zeiten, wo immer weniger gelesen wird, wo sowieso die Eltern eigentlich die Spielregeln lesen müssen, die Kinder können es ja noch gar nicht, ist es dieses intuitive Lernen natürlich fast unersetzlich. Das bringt die Kinder natürlich auch zum Spielen vielleicht mehr als bei Brettspielen in so einer Situation, wo sie jemand brauchen, der es ihnen erklärt. Hier kommen sie selber dahinter, wie es funktioniert. Finde ich wichtig letztendlich, was wir auch für die, ja, wir wollen natürlich weiter, dass das haptische analoge Zicke-Zacke-Hühnerkacke gekauft wird. Natürlich. Und da wollen wir dabei bleiben. Das sehe ich als Anreiz, wie ich natürlich auch bekannte Spielmechanismen, die einfach gut sind, die sich über die Jahre halten, letztendlich auch von kleinen auf eine ganz andere Art und Weise gelernt werden. Ja, das ist auch immer meine Erfahrung gewesen beim Brettspielen, dass es immer diese Phase gibt, wo die Regeln erarbeitet werden am Anfang. Und oft kommt man über die gar nicht hinaus, weil man dann die Lust verliert kollektiv. Gerade bei komplexeren Titeln. Ich weiß nicht. Also da habe ich so eine Frage, so an euch, wie es euch so geht. Also bei mir war es damals so, also wie, ich bin da irgendwie mit 12, 13 so in so Runde von eher erwachsenen Spielern gekommen und ich war halt da irgendwie so echt frisch und habe halt so, was weiß ich, so Cosmic Encounter-Regeln gelesen und dann erklärt und das war den anderen ganz recht, ja, weil das ist so ein kompliziertes Ding und das hat mir viel Spaß gemacht. Und irgendwie mit 24, 25 aufwärts hat es dann schon begonnen, dass diese langen Regeln lesen und noch wirklich sich an alles erinnern und das genau wissen, so ein bisschen so echt eher zur Anstrengung wurde und zu dem will ich gar nicht mehr so gerne. Also es war so, hat sich für mich komplett gedreht. Wie ist denn das bei euch? So, spielt ihr noch gerne Spiele mit komplexen Regeln, die ihr euch erarbeiten müsst? Nicht, was ihr erarbeiten müsst. Ich lasse lesen. Ja, ich muss natürlich zu viel Regeln lesen. Uns werden so viele Spiele eingeschickt, zum Teil auch mit sattem Regelwerk. Das müssen wir lesen. Früher, das hat bei mir eine Zeit gedauert, bis ich kapiert habe, dass ich mir das alles nicht mehr merken kann. Früher musste ich mir nichts aufschreiben und ich kannst mich nach einem Jahr an das Spiel erinnern. Ja klar, geht so und so und so. Mittlerweile ist das nach 2 Tagen gelöscht, wenn ich es nicht aufschreibe. Also dieses Erarbeiten ist jetzt so für dich, ist das wirklich Arbeit oder hast du da schon noch irgendwie auch Spaß dran? Das ist beides. Beides. Das ist beides. Das nervt auch oft. Also wir bekommen auch Spiele eingeschickt von Autoren, die anscheinend nicht Regeln schreiben können. Das ist jetzt kein Vorwurf an die Autoren. Ja. Die können klasse Spiele entwickeln, aber sie können halt keine Regeln schreiben. Das ist dann Sache der Redaktion. Aber das ist dann schon Arbeit, sich da, vor allem wenn das dann noch französische Autoren sind, die von einem Italiener ins Englisch übersetzt wurden. Ach, die? Ich glaube, den hatte ich auch. Dann hast du schon viel Freude. Ja, verstehe. Es ist ein bisschen schade, weil das Schöne an Brettspielen ist ja, sich sozusagen in diese Welt reinzuarbeiten, das Spiel zu entdecken und so. Da muss man eben diesen Batzen an Vorarbeit erstmal leisten, weil einen ja keiner stoppt. Deswegen funktioniert es immer besser, wenn einer am Tisch das Spiel kennt. Weil da kann man dann eher so mal reinspielen und der sagt dann schon, okay, das geht nicht und das geht nicht. Aber wenn keine Instanz da ist, die sagt, hier, den Zug kannst du gar nicht machen, dann funktioniert das Spiel meistens nicht so gut. Das ist mir inzwischen auch lieber. Früher war ich immer so Chefregelnachleser, wurde ich genannt. Weil ich habe halt so bei diesen Grenzfällen dann immer so dann geblättert und während die anderen gezogen haben, dann nachgeguckt und dann, dann ist halt immer eine Frage, wie man damit umgeht, weil meistens hat man es dann schon irgendwie falsch gespielt oder nicht so ganz nach Regel. Und dann ist es auch so, ich mag so Runden, wo das locker durchgeht, wo einfach dann so, okay, jetzt haben wir so gespielt, lass uns anders spielen oder lass uns dabei bleiben, aber wo daran nicht das Leben hängt. Also so gibt es ja auch so die Variante, wo das dann echt eine ganz schwierige Sache ist, wer dann, also wenn man eine Regel noch ändert unterwegs, wenn man es merkt. Ja, das haben wir beim wenn wir Prototypen spielen, da sind die Regeln ja noch flüssig, ne? Weil wir schauen, geht so gut, machen wir es lieber so. Und da hast du auch schon Testspieler, haben wir auch schon Testspieler gehabt, die dann fuchsteufelswild wurden, wenn wir im Laufe des Spiels eine Regel so geändert haben, dass sie es dann verloren haben. Oh, das macht ihr absichtlich. Ja, das wird immer unterstellt letztendlich. Ich erinnere mich noch, das war ja wirklich eine witzige Geschichte. Von Ravensburger hatten wir das für eine Idee, die noch immer nicht veröffentlicht ist von uns. Das heißt Höllenschlund. Ravensburger hat es auch nicht hingekriegt und zwar da zu viel Elektronik dabei. Vielleicht wird es mal was für eine App in Zukunft. Eine heiße Sache mit Zufallsgeneratoren und so. Lässt sich hier sicher lösen. Ja. Sollen wir im Anschluss drüber sprechen. Aber ja, was ich sagen wollte, die haben uns dann das Spiel Topic gegeben, sozusagen als Ersatz, weil sie das andere so lange nicht hatten. Und aus Topic haben wir Villa Paletti gemacht mit ganz anderen Regeln, mit Bauelementen vom Klaus drin und dann ist das ja tatsächlich Spiel des Jahres geworden. Und wir haben den Autor aus Kanada eingeladen und dem mussten wir sein Spiel zuerst mal erklären, weil der keine Ahnung mehr hatte, wie das ging. Das war ja, man kann ja Spiele manchmal auch so hindesignen, dass die Regeln gar nicht so komplex sind. Also ich denke da jetzt zufälligerweise mal an Zicke-Zacke, was mir da ganz gut gefällt. Ich meine, wir haben jetzt noch gar nicht erklärt, wie es funktioniert. Im Grunde ist es ein Gedächtnisspiel. Man hat so einen Rundkurs mit Motiven, also zum Beispiel ein Ei und ein Huhn und so weiter. Und in der Mitte eben verdeckte Plättchen, wo man dieses passende Motiv suchen muss, um weiter fortzuschreiten. Und bei Zicke-Zacke ist mir aufgefallen, da sind viele Sachen implizit drin, die einen sehr schönen Spannungsbogen machen, die aber nicht in die Regeln reingeschrieben sein müssen. Hm. Zum Beispiel, wenn man überholt wird von einem anderen, dann hat der all die Plättchen, die man braucht, um ihn wieder einzuholen, auch schon aufgedeckt. Das heißt, so dramaturgisch habe ich zwar jetzt jemanden überholt und habe es geschafft, aber ich gebe dabei dem anderen gleich wieder den Vorteil. Und das ist alles so implizit im Spiel drin, ohne dass du eine Regel dafür brauchst. Da musst du dann nicht sagen, jetzt gebe ich dir ein kleines Bonbon, weil du wurdest überholt. Tja. Ja, bei der Hühnerkacke ist ja einer der Gags, der die Kinder auch wieder rausbringt, weil sie das so stark finden, jetzt dem überholten Huhn die Schwanzfeder rauszuziehen und sich selber hinten reinzustecken, dem eigenen Huhn, dass er dann wieder vergessen, wo was lag. Und das ist ja auch in der App ganz schön gelöst. Das ist also ein richtiger Akt, das ist, den ich gern viel öfter sehen würde, dieses Überholen, was da so passiert, aber man muss es halt doch erarbeiten. Ja, ja, klar. Das ist auch eine Belohnung auf eine gewisse Art und Weise. Also diese Belohnung ist letztendlich auch wichtig und das war eben das erste letztendlich Gedächtnisspiel, was letztendlich einem auch voranbewegt hat. Du hast nicht irgendwelche Plättchen gesammelt, sondern du bist einfach vorangekommen und bist immer schneller geworden durch dein Gedächtnis. Hm. Und das Schöne an dem Spiel ist eben auch dieser Effekt, du bist nie raus aus dem Spiel. Du hast bis zum Ende alle Chancen zu gewinnen, genau wie jeder andere auch. Mhm. Im normalen Memory, irgendwann siehst du halt, der hat so einen Stapel, ich habe so einen kleinen, da ist nichts mehr zu machen. Aber im Zicke-Zacke bist du gerupft, komplett gerupft, aber ja. Wenn du dran bist, kannst du in einem Rutsch alle anderen noch holen. Mhm. Und auch sehr schön, das ist dann eben nicht so eine lange Phase, wo jemand vorne liegt, sondern wenn jemand wirklich sich alles memoriert hat, dann ist es auch dann gleich vorbei. Also es ist nicht so, dass man sich jetzt noch über 4 Runden lang minderwertig fühlen muss gegenüber demjenigen, der das alles besser weiß. Was ich auch gemerkt habe, Erwachsene und Zicke-Zacke ist gar nicht so einfach. 12 Motive geht schon sehr an die Grenze der Merkfähigkeit für so mal eben spielen. Also ich merke zumindest bei mir selber, aber auch bei den Erwachsenen, mit denen ich gespielt habe, es geht viel schlechter als bei den Kindern. Ja, mir fiel das extrem auf, wie wir es vorgestellt haben, auf der Spielwarenmesse in Nürnberg. Die ersten 2 Tage hat das Spiel ganz gut funktioniert. Da spielst du ja nur mit Erwachsenen, das sind ja keine Kinder. Am letzten Messetag, das wurde nie mehr fertig. Kann sich kein Mensch mehr konzentrieren. Ja, das kann ich mir vorstellen, nach so einer langen Messe dann eigentlich und den Feiern dazwischen. Das hat man damals tatsächlich noch gemacht, ja. ihr hoffentlich auch noch. Wir sind aus dem Alter raus. Hm. Manchmal noch immer nicht. Aber tja. Was sich hier ganz großartig trifft, so im Zuge von, jetzt ist es auch fürs iPad fertig, das Zicke-Zacke hat ja irgendwie auch Jubiläumsjahr dieses Jahr. Und ich habe hier auf unserer Liste mit Fragen noch draufstehen, wie feiern wir das denn so? Und du hast im Vorgespräch schon gesagt, du läufst im Garten herum und verkleidest dich als Huhn. Das möchte ich dann aber sehen, Marcel. Er hat nicht gesagt, in welchem Garten. Dem E-Garten. Ja, 15 Jahre ist lang für ein Spiel. Mhm. Ja. Ich kann mich noch erinnern, als es rausgekommen ist. Ja, ich auch. Und dann so, ja, wird auch als wirklich nette Idee. Ja, wie feiert ihr denn? Oder feiert ihr nicht? Ich gehe in meinen Hühnerhof, schnapp mir einen Huhn, mach's einen Kopf kürzer und dann kommt's. Ach, Klaus. Nein, wir schlachten schon lange nicht mehr. Nee, ich werde Eier legen lassen in einem zukünftigen Spiel. Ja. Also ich habe die Hühner, die Holzhühner trainiert, die können jetzt dann Eier legen. Oh, das ist ja spannend. Ja. Und der Verlag, wie feiert der so? Ja, der Verlag feiert natürlich euphorisch. Ich erinnere mich noch, als Herr Sühnes Ernst 1998 zu mir an den Stand kam. Wir hatten immer den Gedanken, das ist so eine einfache Idee, die hat schon jemand gehabt. Und dann kam der Sühnes her und sagt, das ist aber klasse Memory, was ihr da gemacht habt. Und weißt du, was das Schärfste ist überhaupt? Dass die Idee noch keiner gehabt hat. Und dann waren wir Optimisten, dann ist Kinderspiel des Jahres geworden, hat einen deutschen Spielepreis gekriegt. Es gibt es jetzt in über 25 verschiedenen Sprachen. Wir haben es über 1 Million Mal verkauft in der Zwischenzeit und da gibt es schon ein bisschen was zu feiern. Dann bringen wir ein neues Spiel raus, da passt die App natürlich prima dazu und ja. Leider, ich wollte noch erwähnen, das Würgehuhn, das ist ein Huhn, wenn man es am Kragen passt, gackert es ganz verzweifelt, hätte viele, viele Ehen und Familien wahrscheinlich auseinandergebracht, aber wir machen es jetzt doch nicht, ist leider zu teuer. Aber das ist so das Feierpotenzial, wir wollen das in Essen natürlich ein bisschen rausstellen, in Nürnberg nächstes Jahr nochmal und sicher auch unsere Hühner mit anderen Sachen noch kombinieren. Wir freuen uns auf dieses Jahr und wir freuen uns auf unsere Hühner, die jetzt auch digital bewegt werden können. Tja, und im Zweifelfall auch so ein bisschen Geräuschkulisse, auch wenn es jetzt nicht eher wenn das Würgehuhn ist. Ja, nein, aber man könnte die App ja vielleicht mal ein bisschen erweitern, dass du ein Gehörmemory bekommst. Also ich tippe jetzt auf das Bild von einem Hund, der bellt. Und jetzt muss ich im Hühnerhof eben auf eins dieser Blättchen tippen und wenn das dann auch bellt. Das Interessante ist, dass wir darüber natürlich auch sofort, als wir angefangen haben mit dem Ganzen, gesprochen hatten und dann, glaube ich, einen Nachmittag damit verbracht haben, Wurmgeräusche zu machen. welche Geräusche wohl so ein Wurm machen könnte. Ja, das ist sehr trainingsintensiv natürlich. Ich weiß es bis heute nicht genau. Aber das ist natürlich auch immer schön, dass du dann eben da die Sinne einbaust, die dann dafür geeignet sind. Aber ihr hattet auch mal so ein Hörmemory, oder? Es war kein Memory, das hieß Zap-Zarab damals. Genau. Und das waren Döschen mit unterschiedlichen Inhalten. Und die muss man finden, um letztendlich als Zauberer voranzukommen. Das hat mir gut gefallen. Ja, mir auch. Da ging es irgendwie darum, dass du die Anzahl erhörst, wie viele. Ja, richtig, ja. Wie viele, und das Ganze auf Tempo, alle gleichzeitig. Ja. Und du durftest dann so weit ziehen, wie zwei Würfel vorgegeben hatten. War das zum Beispiel eine 8? So, ja. Und du hast so ein Döschen mit einer 9 gezogen, bist du natürlich stehen geblieben. Und du durftest, wenn du einen anderen überholt hast, während deines Zugs, den dann wieder zurückstellen. Das war also ein bisschen, Mensch, ärgere dich nicht fast auf Gehör, aber sehr viel mehr auf den Punkt gebracht. Und der Würfel war ein Schätzinstrument, weil der dir eine mögliche Zugweite vorgegeben hat. Und du konntest selber entscheiden, wie weit möchte ich ziehen. Manchmal wollte ich auch noch ganz kurz ziehen, weil ich dann auf ein Sicherheitsfeld gekommen bin und dann wieder von hinten angreifen konnte, weil das war immer ganz schön. Und war ein tolles Spiel. Könnte ich mir auch als App vorstellen. Tja. Aber jetzt machen wir zuerst hörende Hühner und mich würde natürlich freuen, wenn über so eine App natürlich auch eine ganz eigene Hühnerwelt noch entstehen könnte. Wir haben ja noch ein ganzes Portfolio an anderen Hühnerspielen und vielleicht finden wir ja auch über eine App oder über das Instrument App Möglichkeiten letztendlich in diese Hühnerwelt neue Gedanken und neue Vorgehensweisen zu bringen. Bei einem Gesellschaftsspiel. Zum Beispiel das Roboterhuhn ist jetzt auch. Das ist ja klasse, ja, das, ja. Die künstliche Intelligenz hatten wir bisher nicht. Und das ist natürlich schon eine Möglichkeit, wenn man das neu machen kann. Wir hatten immer die was hatten wir diskutiert über Hühnerkacke-Erweiterungen. Aber du kannst eigentlich keine richtige Erweiterung machen, weil du brauchst dieselben Blättchen wieder. Wenn die in den Hühnerhof reinlegen wird, sehen sie von hinten anders aus. Der Farbton ist leicht anders. Mhm. Ja, ja. Und es wird irgendwann sehr viel zu komplex. Und du kannst hier einfach neue Welten entstehen lassen. Ja. Von mir aus ein Geiershorst oder sonst was. Also mit verschiedenen Vögeln das rauszubringen, aber auch mit neuen Regeln natürlich. Eine Sache, die wir dann auch noch eingebaut haben, ist ja schon, dass man zumindest so die Spielzeit begrenzen kann, so automatisch, dass man nicht aufpassen muss. Mhm. Das ist eigentlich auch eine ganz nette Sache. Aufpassen muss man natürlich trotzdem. Also so komplett unbegleitetes Spielen ist auch und gerade mit digitalen Geräten halt irgendwie so eher fragwürdig, aber man kann den Eltern natürlich so ein bisschen die Werkzeuge in die Hand geben, um dann auch wirklich sicherzustellen und vor allem auch begründen zu können, warum jetzt nicht weitergespielt werden können, weil wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht und gesagt, hier so, man kann als Elternteil einstellen, es wird jetzt noch ein Spiel gespielt und danach wird es Nacht und die Hühner schlafen ein und dann hat man vielleicht auch so ein bisschen Diskussionen vermieden, warum man jetzt nicht weiterspielen kann, weil dann ist klar, die Hühner schlafen morgen wieder. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Sache, dass Kinder auch verstehen lernen, warum irgendwas zu Ende sein kann oder muss, wenn nämlich die anderen nicht mehr mitmachen wollen. Hm. Dann sollte man selber nicht mehr mit dabei sein. Und auch das ist vielleicht, also mir gefällt es ganz gut, ich finde es auch sehr wichtig, dass kein zügelloser Umgang mit diesen digitalen Medien möglich sein sollte und dass die Kinder dann ein bisschen limitiert werden. Ich mag auch nicht, wenn Kinder letztendlich verführt werden und dann an irgendwas drankommen, wo sie gleich aufgefordert werden, was Neues zu kaufen oder wo sie dann an anderen Bildschirmen landen, die mit dem, was sie spielen wollen, gar nichts zu tun hat. Ja. Und dass dann Riegel vorgeschoben ist, finde ich wichtig. Wenn Zicke-Zacke gespielt wird, wird um Gottes Willen Zicke-Zacke gespielt. Genau. Ja, insofern kann man da auch gegebenenfalls dann sagen, das ist im Rahmen der Möglichkeiten alles getan, dass es eine ähnlich pädagogisch wertvolle Erfahrung wie das Brettspiel ist. Ja. In diesem Sinne, glaube ich, möchte ich das an der Stelle dann so ein bisschen beenden und mich von euch verabschieden. Wir haben jetzt knapp eine Stunde uns unterhalten über die Vergangenheit und die Gegenwart des Brettspielens und wir sind gespannt, was die Zukunft so bringt. Ja, vielen Dank, hat viel Spaß gemacht. Allerdings, die Zukunft ist gerade für uns, die muss rasch passieren, gell, Klaus? In diesem Sinne, die Zukunft muss rasch passieren. Ja. Also auf bis zu den neuen Ufern. Tschüss. Tschüss. Tschüss.